Herzlich willkommen, werte Zuhörerschaft. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Zum Jubiläum der 10. Folge gibt es ein von Kathi Hand gefertigtes Präsent zu gewinnen. Also strengt euch an. Captain M und der 16-Bit-Malo schwadronieren über den Horror im Spiel. Außerdem werden die kontroversesten Themen aufgegriffen. Heißer Scheiß. Das kann ich euch flüstern. In diesem Sinne wünscht das Kawabanga Play Team gruselige Unterhaltung. PS, ich bin ein Roboter. Glaubt ihr nicht? Ist aber wahr. Tschüss. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Kawabanga! Hallo zusammen, liebe Hörer, und willkommen bei der 10. Folge des Kawabanga Play Podcastes. Wir feiern sozusagen Jubiläum, 10 Folgen Kawabanga Play, und ganz nebenbei stimmen wir uns auch ein auf das kommende Halloween-Fest. Mein Name ist im Übrigen Captain M und vor mir sitzt der 16-Bit-Malo. Hallo Captain, hallo Fans. Genau, und heute gibt es auch einiges für euch geboten da draußen. Ein Gewinnspiel wollen wir machen, zur Feier des Tages sozusagen. Aber das erfordert von euch ein bisschen Ausdauer. Aber der Preis ist heiß, oder die Preise sind Er brennt geradezu. Aber wie gesagt, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, denn das Gewinnspiel machen wir jetzt nicht am Anfang. Ne? Wir wollen euch ja ein bisschen bannen. Es wird irgendwann im Laufe dieses Podcasts erscheinen. Und auch nicht in den Shownotes. Ja? Wir machen es euch nicht so leicht. Tja, von wegen. Und gutes Zuhören ist angesagt, weil vielleicht lassen wir zwischendurch mal einen Tipp fallen, der euch bei der Lösung der mitunter kniffligen Fragen helfen könnte. Vielleicht. Gemäß der Podcast-Tradition machen wir aber ganz normal erstmal weiter. Nämlich mit den... Give me the news. Der Oktober geht zur Neige. Grund genug für uns, das Ganze mal Revue passieren zu lassen und auch in ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Es gibt noch einige Titel auf der Liste, die erscheinen werden. Aber wir fangen ganz von vorne an. Am Anfang des Oktobers kam heraus Sherlock Holmes Crimes and Punishment, was sehr gut sein soll. In der Tat. In der Tat, noch besser als der Vorgänger, das Testament of Sherlock Holmes. Mhm. Was wohl sehr interessant ist, ist, dass man die Verbrechen, die man dort aufklärt, beziehungsweise die Täter, die dort sind, selbst bestimmen kann. Was ich ein interessantes Element empfinde. Ich kann mir das nicht ganz genau vorstellen, wie es funktionieren soll. Also ich kann prinzipiell jeden beschuldigen, muss dem aber den Mord quasi belegen können. Und im Sinne von anhängen? Oder? Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil es soll wohl immer in sich logisch sein. Aber es gibt so eine Art Ideallösung des Falls, die man dann wohl optional sich auch anschauen kann. Finde ich interessant. Aber darüber hinaus habe ich mich jetzt noch nicht mehr im Spiel beschäftigt. Okay. Wenn es soweit ist, werde ich drüber reden. Schön. Ja. Forza Horizon 2. Forza. Das ist ein Autorennspiel. Das ist das Xbox-exklusive Titel, der mich tatsächlich angesprochen hat. Ich habe leider keine Xbox. Aber das war einer dieser Titel, der an der Motorsport-Szene durchaus mich interessieren würde. Spielt sich wohl ein bisschen Arcadiger, was mir persönlich, wenn ich denn mal ein Auto-Rennspiel spiele, sehr entgegenkommt. Ja, das erfordert nicht so viele spezielle Fähigkeiten. Genau. Also Burnout Paradise zum Beispiel fand ich nett. Okay, aber wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, nicht lange über Xbox-Titel zu sprechen, deswegen genau. Laufen wir direkt. Anti-Xbox. Kleiner Spaß. Wir lieben Xbox. Love. Mittelerde, Mordors Schatten. Das kam raus, ja. Das kam raus. Sag bloß. Ja, das habe ich mir tatsächlich gekauft am Eröffnungstag in der tollen Pre-Order Edition. Zu meinen Erfahrungen kommen wir dann am Ende der Show mit, was spielt ihr gerade oder was spielt ihr auch gerade nicht. Ich möchte da noch nicht zu viel zu verraten. Ich knüpfe gleich dran an. Ich habe es mir auch gekauft und ich freue mich schon auf das Gespräch gegen Ende dieses Podcasts. Ja. Super Mario Smash Brothers. Für den DS allerdings erst, ne? Ja, genau. Wii U kommt ein bisschen später. Hat hervorragende Kritiken bekommen. Genau. Hätte ich ein DS, würde ich mir das Spiel holen. Das Spiel könnte mitunter sogar ein Grund sein, sich ein DS zu holen. Also genau das, was man von der Serie erwartet. Plus viele neue coole Charaktere wie Mega Man, um nur einen zu nennen. Und den Villager aus Animal Crossing. Ja. Ist eigentlich auch Dingens dabei, dieser fiese Typ? Der fiese Typ. Wer ist denn Nuke? Tom Nuke. Tom Nuke. Nein, wenn Tom Nuke in einem Smash Bros. Spiel erscheinen sollte, würde ich mir die Konsole holen, auf der dieses Spiel erscheint. Das verspreche ich hier in diesem Podcast. Entwined. Jetzt zeigt sich, wie gut wir vorbereitet sind. Ja, das ist doch dieser Zombie-Shooter mit leichten Stealth-Passagen. Nein, sorry. Ich wollte nur witzig sein. Das hört sich aber interessant an. Ja, also heutzutage ist jedes zweite Spiel ungefähr so. Deswegen. Ne? Also, ja, wie Alien Isolation zum Beispiel, das ist auch erschienen. Ja, das Spiel, wo ich mir retrospektiv dachte, das musst du dir holen. Was ich nicht getan habe. Ah, ja, sehr. Verdammt. Ich ärgere mich auch ein wenig. Denn was ich bisher gesehen habe über das Spiel, ist genau das, was ich haben wollte. Und das, was man, wie die ganze Gefängnisgemeinde aufgestöhnt hat nach Alien Colonial Marines, wo man sich in seinen Träumen ausgemalt hat, wie ein Alien-Spiel aussehen müsste, genauso ist Alien Isolation. Es ist genau das, was man haben wollte. Dieses klaustrophobische, wirklich Survival-Horror-artige Element, vor allem in der ersten Spielhälfte perfekt eingefangen. Und wie gesagt, schade, dass ich mir das nicht geholt habe. Das wird aber definitiv das nächste sein, wenn ich mal meinen Backlog abgearbeitet habe, was ich mir holen werde. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber auch dann eine Sonderfolge machen, weil ich werde es mir auch holen. Früher oder später? Vielleicht auch eher mal. Früher. Können wir generell mal über Alien-Spiele als solche reden. Da gibt es ja doch einige. Yo, Costume Quest 2, das Spiel klammern wir mal gerade aus, weil wir zu der Costume Quest Reihe eventuell heute noch kommen werden. Ich bin gespannt. Ja. Als nächstes Styx, Master of Shadows. Styx. Ja. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, weil er mich nie interessiert hat. So ein Stealth-Fantasy-Spiel mit so einem kleinen Gnom, in dem Fall Styx, der war wohl nur Beiwerk beim letzten Spiel und ist jetzt als Hauptakteur ja, zugegen. Verstehe. Genau. Project Spark. Finde ich ja witzig. Der Xbox und Windows 8 exklusive Videospiel-Generator, ein Tool zum Videospiel generieren, so ein Videospiel-Maker, um es genau zu sagen. Sieht sehr nett aus. Sieht aus wie Fable, ja. Man kann damit Fable-Spiele machen. Gut, sehr gut. Ja, aber wie gesagt, Windows 8 exklusiv kann ich leider nicht spielen. Ich habe nur Windows 7. Mm. Ja. Tja. Jetzt sind wir wieder bei der guten alten PlayStation Drive Club. Ja, das ist dann wiederum der PlayStation-exklusive Motorsport-Titel, der allerdings... Moment. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob ich mich da nicht vertue, aber... Haben dann die, nee, doch, das ist der exklusive Titel. Und der hat leider nicht ganz die Erwartungen erfüllt. Ein bisschen wenig an Optionen, an Rennstrecken, an Autos, an Spielmodi. Machen ein gutes Spiel, aber auf Dauer dann doch ein bisschen eintönig. Und ich hatte überlegt, mir wirklich einen Next-Gen-Racer zu holen, aber... Hätte ich doch Gran Turismo gegeben. Ja, das war sehr nett, aber Next-Gen-Racer halt... Aber der wird es nicht werden, weil ich brauche dann auch ein Spiel, was mich wirklich dann länger fesselt. Und ich glaube, das Spiel würde es nicht tun, weil ich halt auch kein Realismus-Rennfahr-Freund bin. Würde dich denn NBA 2K 2015 interessieren? Ja, und der Grund ist folgende. Und das haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal mit dem guten... Ich habe das Gefühl, das wird übrigens, Entschuldigung, dass es irgendwie jeden Monat erscheint. Ist das, meine Wahrnehmung? Oder? Ähnlich geht es mir auch, aber diese Reihe, diese 2K-Reihe... gibt es ja auch auf anderen Sportarten, aber was mich halt an diesem Spiel besonders fasziniert, ist dieser wirklich rollenspielartige oder seifenoperartige Karrieremodus, den du mit deinem Sportler erleben kannst, dass du wirklich eine Geschichte hast mit dem Spieler, mit Freundschaften, mit kleinen Dramen, was so ein Karrieremodus als Solo-Player einfach interessant macht. Und das ist genau das, wo FIFA so erbärmlich abstinkt, denn das macht alleine Spaß, aber wenn du so eine Art Karrieremodus spielst, da passiert dann nichts. Das ist langweilig. Du hast null Optionen oder Dinge, die sich auf deine Karriere auswirken, und das ist halt bei NBA 2K das, was wirklich cool ist, weil du hast wirklich synchronisierte Sprecher, die echten Sportler sprechen teilweise ihre Rollen, mit denen du interagieren kannst. Das finde ich toll. Dass dahinter auch noch ein gutes Basketballspiel steckt, für Leute, die sich für die Sportart interessieren, kommt ja noch hinzu. Das ist ja dieses, dieser Story-Modus ist ja nur das Sahnehäubchen da drauf. Unter den ganzen Optionen und Spielmodi, die man hat. Also da kriegt man wirklich das volle Paket, und Basketballfans und Videospielsportfans im Allgemeinen machen da bei dem Spiel nichts falsch. Okay. Ganz klar. Klingt interessant. So, auch für mich als so Nicht-Sportfan, aber... Ich bin ein Verachter des Basketballsportes, außer bei NBA Jam. Aber dieses Spiel wiederum, alleine wegen diesen interessanten Modi, reizt mich wirklich. Also, muss ich sagen. Das nächste auf der Liste ist Rise, Son of Rome, jetzt auch für PC. Ja, es war schon auf der Xbox ein Grafikblender. Ich wollte gerade sagen, die Xbox-Grafik-Demo. Genau. Von Crytek. Ja. Ja. Das war's. Es hat halt den Brutalo-Faktor gehabt, der das interessant gemacht hat. Aber ansonsten, gameplay-technisch steckte da jetzt nicht arg viel hinter. Genau. Sehr repetitiv, immer dasselbe. Kopf ab, gut ist. Tja. Starpoint Gemini 2. Ein Adventure, wo ich den ersten Teil noch nachholen muss. Ja, sieht nett aus. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs also. In seiner Definite Edition. Für mich ja schon die Ursprungsversion definitiv gut. Aber ohne auch hier zu viel vorwegzunehmen, ein Titel, der sicherlich nochmal auftaucht wird in unserem Podcast, spätestens im nächsten. Was soll man sagen? Das ist Sleeping Dogs nochmal aufgehübscht. Way, John. My name is Way. Entschuldigung. Unangenehm. Ja. Jedenfalls, Leute kennen das Spiel, das ist ein gutklassiges Open-World-Crime-Drama für Freunde von Yakuza und GTA. Und da kommen wir sicherlich nochmal dazu. Wie gesagt, Definitive Edition sagt ja schon darüber aus, was man erwartet. Aufgehübscht, mehr Content, und bleiben wir mal gespannt. Nur leider in Deutschland nicht erhältlich. Tja, weil das einfach zu krass ist für uns Deutsche. Und es ist auch gut, dass einer aufpasst, dass wir nicht verrückt werden durch diese ganzen brutalen Spiele. Crazy people. Ja. Das ist wirklich brutal. Der Ursprungsteil ist ja auch nur zensiert in Deutschland. Ja, ich weiß. Auch ein Ärgernis. Heutzutage tatsächlich ein Ärgernis, wenn man guckt, was sonst für Titel rauskommen, dass doch noch wirklich Spiele so beschnitten werden. Ja, können wir nachher nochmal drüber reden. Ich denke, das gibt da schon den einen oder anderen Grund, der das auch rechtfertigt. Interessant. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Kracher dieses Monats. The Evil Within. Das sieht wirklich super aus. Und alles, was ich drüber gehört habe, finde ich auch super. Ist super. Es ist das Spiel, was alle Leute haben wollten. Und die haben es bekommen. Ja, quasi der legitime Resident Evil Erbe. Und mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist Survival Horror, genauso wie er sein sollte. Es ist spannend, es ist herausfordernd und es fesselt einen. Und es hat diesen nicht zu unterschätzenden Gore-Faktor. Natürlich. Den man heute in der Art von Spielen nicht mehr so oft mitbekommt. Aber da können wir noch drüber reden. Was ich nur halt festgestellt habe beim ersten Blick, ist, erinnert mich tatsächlich eher an Silent Hill als an Resident Evil, von der Atmosphäre her, von den Gegnern her. Aber vom Gameplay her, vom Action-Faktor her, ist es dann doch eher an den Resident Evil als an der trägen Silent Hill-Serie angelehnt. Legend of Grimrock 2. Das oldschoolige Mammut-Rollenspiel. Ja. Diesmal eine riesige Oberweltkarte für gemächliche ältere Spieler. Nein, ich muss sagen, ich war vorher eigentlich immer gedacht, würde mich nicht interessieren. Dieses Dungeon-Crawling und so weiter. Aber ich muss sagen, irgendwie habe ich da doch Lust drauf. Also, weil man wohl vor allen Dingen sehr viele Rätsel lösen muss. Ja, und da bin ich wieder raus, weil das sind wirklich schwere Rätsel. Ja, das sind richtig schwere Rätsel. Die den Namen auch verdienen, Rätsel. Ja. Und das ist dann eine Sache, die für mich als Fortschrittsspieler, der gerne auch was sieht und erledigt, wenn er sich mal zum Spielen bequemt, nicht das Richtige. Denn die Atmosphäre des Spiels und die Welt ist sicherlich sehr stimmig und gerade auch sehr cool. Und gerade durch Rätsel fühlt man sich ja noch mehr in diese Welt reinversetzt, als wenn man das einfach. Das Problem ist einfach, dass wir in der Zeit des Internets leben. Und ich weiß, wenn ich da länger als eine Stunde, was schon sehr lang ist, an so einem Rätsel sitze, dass ich früher oder später dann doch nachgucken werde. Und das ist ein bisschen schade. Das macht einem das Spiel, glaube ich, dann auch ein Stück weit kaputt. Richtig. Wir haben keine Selbstkontrolle mehr. Nee, gar nichts. Peggle 2. Kam das nicht neulich schon mal raus? Da kam Peggle 1 raus. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auch so ein Name, der immer wieder auftaucht. Ja. Peggle halt, ne? Demnächst kommt das große Addon raus, Texas Peggle. Und dann steige ich vielleicht auch wieder ein, aber machen wir erstmal ab. Gabriel Knights, Sins of the Fathers. Gabriel Knights habe ich im Original angespielt. Ja, klassisches Point-and-Click-Adventure mit der sympathischen Figur Gabriel Knight, dem blonden Schönling. A City Sleeps. Höchstwahrscheinlich eine Städtebausimulation. Sagt mir mein Bauch. Tatsächlich. Und mein Herz auch. A City Sleeps? Klingt aber nicht gerade sehr... Ja, man muss die wieder auf zum Blühen. Vielleicht ist es auch nur so ein Nachtbausimulator. Oder es ist ein Crime-Drama. Ein chinesisches, japanisches, yeah. Koreanisches. Ja, ja, ganz genau. Hm. Vielleicht auch Borderlands Pre-Sequel. Auch so ein Drama. Ja. Nein, gut. Eigentlich nicht. Gutes Spiel, was aber nichts Neues der Borderlands-Serie hinzufügt. Genau. Deswegen trägt es den Titel, glaube ich, The Pre-Sequel ganz zurecht. Denn, doch, man kann da hüpfen, man hat so ein Jetpack. Ja, okay, das ist schon mal ganz cool. Schon total neu. Nein, ist bestimmt gar nicht schlecht, weil Borderlands, die Borderlands-Serie mir... Für Fans auf jeden Fall das Richtige. Ich denke, ich bin Fan, wobei ich habe den zweiten immer noch nicht durch. Aber okay. Trotzdem gut, wirklich gutes Spiel. So ein Spiel, wo man sich immer sagt, ja, morgen spiele ich weiter, das macht Bock. Und dann sitzt man und denkt sich, nein, morgen wieder. Solche Spiele kenne ich. Solche Spiele habe ich mir auch gekauft in diesem Monat. Ja. Ja. Formel 1 2014, da bin ich raus. Ja, es geht halt um die Formel 1 im Jahr 2014. Und was gibt's da Neues? Heiße Ja, die Autos haben jetzt einen anderen Sound. Noch realitätsnaher? Nee, also die tatsächlichen Formel 1 Autos haben einen anderen Sound. Ach so. Und das Spiel hat das entsprechend natürlich auch aufgegriffen. Das ist fantastisch. Weil irgendwas mit den Motoren gemacht wurde. Ich bin ja der große Automobilexperte. Jedenfalls klingen die anders und im Spiel jetzt auch. Und ansonsten ist das ein gut klassisches Autorennspiel. Ganz bestimmt. Wenn man Formel 1-Freund ist und man hat lange kein Formel 1-Spiel gekauft, wisst ihr nicht, was dagegen spricht, dieses Spiel zu spielen? Ich auch nicht. Ja, Leute, wenn ihr Bock habt auf einen richtigen Formel 1-Racer, dann... Richtigen Kracher. Ja, das ist ein Kracher. Ja, bestimmt. Kracht zwar nicht mehr ganz so vom Sound wie früher, weil die Autos halt anders klingen. Die sind bestimmt leiser. Also wegen die machen mehr Lärmschutz. Früher war es ja. Und jetzt ist es mehr. Okay, bevor wir es hier ins alberne abgedriftet, dann gehen wir jetzt über zu Dreamfall Chapters. Das ist in der Tat ein Spiel, was mich auch sehr interessiert. Auch wieder so ein Adventure, aber ein bisschen anders. Man kann sich da freier bewegen und. Ach. Ich bin ganz ehrlich, es ist ein Spiel, was mir optisch gut gefällt, wo ich inhaltlich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja. Über Zukunft, um die Zukunft und wahrscheinlich Zeitreisen. Zombies. Zeitreisen. Bestimmt gut. Werde ich hier erwähnen. Jagged Alliance. Jagged Alliance? Harter Stoff. Schon wieder ein? Steht auf meiner Liste. Okay, wenn es da steht, dann... Lassen wir mal so stehen. Okay. The Legend of Korra. Ja, ich als bekennender, großer, vielleicht sogar der weltgrößte Avatar-Fan bin natürlich auch mit Legend of Korra vertraut und dem Spiel wurde ja allgemein recht positiv entgegengesehen, auch wenn es sich um eine relativ zeitnahe Versoftung zu der Serie handelt. Die Entwickler dahinter waren verantwortlich unter anderem für Titel wie Bayonetta Entsprechend wurde ja auch mit einem interessanten, dynamischen Kampfsystem gerechnet, was das Spiel ja auch durchaus hat. Aber es nutzt die Möglichkeiten nicht aus und dann im Endeffekt auf der langen Distanz ist es doch ein wenig zu eintönig und das Ganze zieht das halt ein wenig runter. Für Fans der Serie interessant, es wird eine alternative Geschichte erzählt, die zwischen Staffel 2 und 3 spielt, wenn ich mich nicht täusche. Und so gesehen interessant, aber ansonsten bietet das Spiel nichts Neues und nichts wirklich Fesselndes. Da schienen die Macher von Bayonetta ja sehr, sehr fleißig gewesen zu sein. Denn im selben Monat erscheint auch Bayonetta 2, der Höschen-Simulator. Ja, da ja auch der Verdacht, dass bei Legend of Korra nur das B-Team zugegen war, während das A-Team bei Bayonetta 2 tätig war. Denn das Spiel ist wirklich gut. Ja. Was man so hört, Fans der Serie werden absolut bedient. Ganz bestimmt. Ich habe noch nie ein Bayonetta-Spiel gespielt. Aber ich finde es interessant. Das sieht schräg aus. Das ist im Endeffekt auch einfach nur ein großer Boss-Rush, weil man so viele riesige Gegner bekämpft. Ein spektakuläres Action-Spektakel wird einem da geboten. Also, ja. Das ist, kann man wirklich sagen. EU-exklusiv. Die können sich freuen. Endlich mal. Haben sie auch verdient. Ja. Ne? Bei der guten Arbeit, die Nintendo geleistet hat. Ja, richtig. In den letzten Jahren. Zwei Jahren. Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Ja, tatsächlich interessiert mich das. Ich bin selbst überrascht, aber ich habe mich zurückerinnert an meine erste Erfahrung mit Civilization und es ist eines der wenigen Strategiespiele, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Warum, kann ich gar nicht so sagen. Ich denke, es hat doch was mit diesem Explorationsaspekt zu tun, eben, dass man die Weltkarte für sich erschließt und ich habe immer früher gesagt, dass ich freundlich wäre und habe dann immer um meine vermeintlichen Freunde herumgebaut und habe die dann angegriffen. Wenn dir sowas gefällt, kann ich dir einen interessanten Simulator empfehlen, der das auch abdeckt. Nennt sich Master of Orion 2. Ein großartiges Spiel, wo man ein Sternenimperium aufbaut. Habe ich noch nicht gehört. Nein, aber nochmal zurück zu dem aktuellsten Ableger der Serie. Man ist... Ja, man die Erde ist voll und man fängt an, dann das ja, genau, zu man kann kolonisieren. Sich dann, ja, man kann sich entscheiden, was für Leute man in diese Kapsel steckt, die das Universum erforschen sollen, ob man auf Kultur geht. Aber ich denke, das wiederholt sich halt von Serie zu Serie. Aber ich finde so diese Prämisse ganz gut. Weltall und erforschen und so weiter. Ja, stimmt. Man kann auch außerirdische Lebensformen dann assimilieren oder halt bekämpfen, wie man denn geneigt ist, das zu handhaben. Assimilieren und dann bekämpfen. Oder assimilieren und dann die Gegner als Kanonenfutter auf die anderen Gegner schicken. Perfekt. Ha. Ja, dumme Aliens. Dungeon of the Endless. Das klingt ja... Nach einem Rollenspiel zumindest. Ja. Und was vor allem? Ein endloses Dungeon-Crawling. Fias, Inferno. Inferno. Landwirtschaftssimulator 2015. Inferno Edition. Technische Simulation. Ich habe noch nie einen Landwirtschaftssimulator wahrscheinlich total gut gespielt. Ich meine, es gibt ja im gut sortierten Elektrofachhandel immer unendlich viele Simulatoren. Aber man fragt sich, wer kauft sich das? Aber wir hatten diese Gespräche ja schon. Es gibt genug Leute, die sich das kaufen. Vielleicht sind sie auch gut, aber ich kann da nicht viel zu sagen. Und darum, ich kann mein dummes Witzlein machen. Wahrscheinlich sind es Landwirte, die sich denken, nach der Arbeit mal was die anderes. Computer machen wir was, ne? Auch mal der Boss sein. Auch mal der Boss sein. Genau. Lords of the Fallen. Dark Souls für Weicheier. Ja, im Grunde trifft's das. Das ist etwas leichteres Dark Souls. Deutscher Entwickler oder? Ja. Komm gar nicht drauf. Möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Kochmedia. Kochmedia, Deep Silver, keine Ahnung. Ja. Das war's. Wir sind schon durch. Das war ja ein Schocktober. Ich wollte das Wort vermeiden. Aber ja, jetzt ist es raus. Ich bin mir auch für nicht zu schade. Schocktober. Das kann ich ja sagen. Aber wir haben tatsächlich noch ein paar News. Kontroverse News, um genauer zu sagen. Um es genau zu sagen. My Genocide Crusade begins here. Ja. Es ist unlängst ein Trailer erschienen von einem polnischen Indie-Entwicklerteam oder Entwicklerteam, ich weiß gar nicht, ob sie Indie sind, vermutlich, mit dem Namen Hatred. Und dieses Spiel zeigt in seinem Trailer einen Amoklauf. Und der Spieler schlüpft auch in die Rolle eines Amokläufers und es geht halt darum, möglichst viele Menschen zu himmeln. Ja. Punkt. Punkt. Ich habe ihn ja vorhin gezeigt. Er ist wirklich stumpf. Er ist stumpf, er ist infantil, ja. War das mein erster Gedanke. Aber genau da ist auch der Punkt. Ich sehe das Ganze nicht so kritisch, weil das ist ein ernstes Thema, aber es ist ein Videospiel und für mich reflektiere solche Sachen auch nicht ernsthaft. Wenn ich also so eine kindliche Prämisse sehe von einem langhaarigen Ledermanteltypen, der durch die Gegend geht und sein trauriges Leben beenden möchte und alle mitnehmen möchte, die er trifft, dann denke ich mir dabei, okay, das ist halt Pac-Man, der seine Punkte auffrisst. Für mich hat das keinen soziologischen Hintergrund, das belastet und beschäftigt mich nicht. Deswegen sehe ich das relativ entspannt und finde das zum Teil sogar kreativ. Ob das mein erster Gedanke war, als ich den Trailer gesehen habe, ein Wunder, dass so ein Spiel noch nicht viel früher erschienen ist. Eigentlich ist das etwas, das seit Doom in den Köpfen herumgeistert, der Spieler, aber es hat sich noch keiner getraut. Der Amoklauf-Simulator. Ich finde das nicht gut. So, ich finde es auch albern und wirklich blöde. Aber es geht halt auch darum, wir sagen, ja, wir belächeln das ein bisschen und sagen, das ist infantiler Quatsch. Aber was ist tatsächlich mit Jugendlichen, die sich dieses Spiel anschauen und diesen Weltschmerz fühlen? Ja, ich denke, wobei ich auch denke, das ist auch ein Stück weit ein normales Gefühl. Ich will jetzt nicht sagen, dass man eine Knarre nimmt und rausläuft. Eines reflektierenden Jugendlichen. Die Welt ist nun mal scheiße, so, wenn man es objektiv betrachtet. Die Welt ist schlecht, ne? Es gibt Kriege, es gibt schlimme Sachen jeden Tag. Leute essen Tierfleisch. Zum Beispiel, ja, ganz schrecklich. Nein, aber nicht jeder, der das spielt oder sieht, ist natürlich ein Amokläufer. Ja. Sagen wir so, das Spiel hält Leute nicht davon ab, sowas zu tun. Davon kann man sicher ausgehen. Ja. Andererseits ist das vielleicht auch ein Ventil für manche Leute, aber das ist ein Thema, wo man als Hauptthema darüber diskutieren könnte, was das psychologisch auslösen könnte oder halt auch nicht. Ich meine, ja, starke, gefestigte Charaktere wie uns lässt das kalt. Natürlich. Schwächere Charaktere reißt das mit, aber das tun dann aber auch andere Sachen. Ja. Nicht nur dieses Spiel, sondern andere Sachen in dem Umfeld dieser Person. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ja, es ist einfach traurig, dass man da, dass die Spielergemeinde oder die Medienspielgemeinde so erschüttert. Also ich war teilweise sehr irritiert darüber, dass so ein kleines Spiel mit so einer Popelgrafik, sage ich mal, und so einer, ja gut, mit einem relativ soliden Trailer, aber trotzdem, dass das so einen Wirbel erzeugen kann, dass das nicht einfach untergeht in dem Ganzen. Das wundert mich auch, zumal es auch durchaus raue, harte Spiele da draußen gibt. Ja gut, aber da fehlt ja wirklich wir hatten uns ja gerade mit Katja schon drüber unterhalten, die Metaebene. Also es geht ja da wirklich nur rum, möglichst viele Zivilisten zu töten. Oder Polizisten oder Menschen zu töten. Und zum Beispiel diese, wie hieß denn diese Szene, wo man da auf Zivilisten schießen konnte in diesem Kriegsspiel, was ja auch völlig überflüssig war. War das Call of Duty oder? Das Call of Duty oder so. Gut, da könnte man immer noch sagen, da gab es irgendwie einen anderen politisch motivierten Hintergrund oder so. Oder man könnte da irgendwie eine Kritik reindichten oder The Last of Us. Ist auch ein unfassbar brutales Spiel. So, aber es hat halt eine Metaebene einfach. Da ist etwas, warum die Gewalt Menschen so nicht tun. Zum Selbstzweck. Genau, und Hotline Miami macht prinzipiell dasselbe. Zelebriert Gewalt, ja, aber hat trotzdem noch diesen satirischen Unterton. Das hat zumindest, ich meine, man hat ja auch nur diesen Trailer gesehen. Niemand hat schwarz-weiß, es hat künstlerischen Anspruch, okay. Ja, und die Entwickler schreiben komische Sachen auf ihre Seite und so weiter. Ja, aber so viel am Rande, ich will dem auch nicht zu viel Raum geben hier. Ich wollte es aber nicht unkommentiert lassen. Obwohl ich mich im Vorfeld mit mir auseinandergesetzt habe, wir hatten uns vorher kurz geschlossen, ob wir es reinnehmen sollen oder nicht. Aber ich sehe das unproblematisch. Jeder muss das für sich selber wissen. Ja. Wir wissen, wir haben starke Zuhörer, Leute mit festem Charakter und macht keinen Amoklauf. Das ist nicht cool. Hart wie Stahl. Richtig. Ja, nicht besonders hart ist ein gewisser Mike Morbeck. Mike Morbeck ist mittlerweile Ex-Chefentwickler eines kleinen Indie-Studios namens Code Avarice und hat das Spiel Paranautical Activity entwickelt. Origineller Titel. Ja, ein kleiner Indie-Titel, der auf Steam veröffentlicht wurde. Steam hat allerdings dieses Spiel fälschlicherweise als Early Access Version gekennzeichnet. Daraufhin ist der gute Mike quasi im Internet Amok gelaufen und hat auf seinem Twitter-Account Morddrohungen gegen Valve-Chef Gabe Newell ausgesprochen. Ja, was dazu führte, dass der gute, dass das Spiel entfernt wurde und ja, das Team jetzt ein Stigma trägt, beziehungsweise die Person, aber auch, es färbt sich natürlich auch das ganze Team ab. Ja, und er ist nicht mehr bei Steam. Das Spiel gibt es nicht mehr bei Steam und ich finde es erschreckend, muss ich sagen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das gehört sich nicht, das als Early Access reinzustellen. Der hat den Tod verdient. Vielleicht hat er vorher auch eine Runde Hatred gespielt oder sich den Trailer angeschaut und ist deswegen so extrem ausgerastet. Das kann nur so jetzt gewesen sein. Auch das ist absolut nachvollziehbar. Hier schließt sich auch wieder mal der Kreis. Nein, aber es ist, mir fehlen die Worte. In was für einer grausamen Gamerwelt leben wir eigentlich, wo Anita Sarkeesian Todesdrohungen bekommt und ihre Vorträge absagen muss, weil sonst eine Bombe hochgeht auf der Uni? Ich meine, auf der anderen Seite sieht man natürlich, ich will das nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen, so eine Todesmorddrohung ist einfach bekloppt. Und wie dumm muss man sein, also so etwas öffentlich reinzustellen. Aber man sieht halt, dass er wirklich unter enormem Stress gestanden hat. Und just kam auch ein Entschuldigungstweet sozusagen rein, den werde ich mal kurz verlesen. Mein Temperament und mein Hang dazu, Twitter als Ventil zu benutzen, waren seit meinem Start in der Spieleindustrie ein konstantes Problem und es reicht. Ich habe nicht die Willenskraft, die man braucht, um das Gesicht einer Firma zu sein. Wenn ich weiterhin Videospiele mache, dann als anonymer Arbeiter unter 1000 und einem beschissenen Konzern, nicht als Galionsfigur eines kleinen Indie-Teams. Ehrliche Verbitterung. Ja. Sehr schön. So viel dazu. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Als nächstes habe ich einen persönliches Anliegen. Sicherlich wird der ein oder andere Zuschauer und auch Seher unseres YouTube-Kanals Rocket Beans TV kennen. Die guten Jungs von Rocket Beans TV, denen geht's schlecht. Denen geht's wirtschaftlich beschissen, um nicht genau zu sagen. Und ich erkläre Cowabunga Play solidarisch, erklärt sich Cowabunga Play mit Rocket Beans und ich appelliere hier nochmal, auch persönlich. Captain M appelliert persönlich an euch, bitte lasst doch den Rocket Beans, wenn ihr deren Produkte auch gerne konsumiert, eine kleine Spende zukommen. Ich selbst habe gespendet und werde das auch zukünftig tun. Schaut mal auf der Seite vorbei, da seht ihr alles Weitere, wie ihr die Jungs unterstützen könnt. Die machen nämlich wirklich tolle Arbeit und es wäre sehr, sehr schade, wenn Rocket Beans TV nächstes Jahr nicht mehr da wäre. Dankeschön. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Wenn der Captain das sagt, dann ist mir das, dann höre ich da mal zu. Ja. Ich verlange natürlich von meinen Mitarbeitern hier bei Cowabunga Play auch, dass sie ihre Taschen leer machen. Natürlich, mein ganzes Monatsgehalt als Redakteur geht drauf, um Rocket Beans zu unterstützen. Weihnachtsgeld gibt es dieses Jahr nicht. Aber meine Gratifikation, ich wollte ein Swimmingpool machen für meine Familie. Genau. Nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst und mich entführst. Ja. Mein Cousin macht das. Genau. Das Scheißhaus ist randvoll. Das müssen wir uns für den Weihnachtspodcast aufheben. Oh yeah. Ja, du hattest noch eben eine kleine Anmerkung bezüglich Blizzard. Ja, ein Internetgerücht macht die Runde. Es wird geflüstert in diversen Foren, dass Blizzard an einem geheimen neuen Spiel arbeitet und nicht nur arbeitet, sondern dass es auch schon in der Vorentwicklung fortgeschritten ist. Denn wie wir alle wissen, ist jetzt am Anfang November, am 7. und 8. um genau zu sein, Anaheim, Los Angeles, die BlizzCon. Und es machen sich so leichte Zeichen breit, dass da was angekündigt werden soll. Denn zum einen stellt Blizzard aktuell Mitarbeiter ein für ein noch unbekanntes Projekt. Keiner weiß, was es ist. Mhm. Dann wurde ein Name markentechnisch geschützt, markenrechtlich geschützt, wo auch jemand weiß, was es ist. Könnte das ein Name von dem Spiel sein oder einfach nur eine Engine. Keiner weiß es. Hauptpunkt des Gemunkels ist, dass die Running Order steht für die Präsentation an der BlizzCon. Und an dem ersten Tag nach der Begrüßung ist ein 2-stündiger freier Slot. Sehr ungewöhnlich, weil das der Hauptslot ist, wo Neuankündigungen normalerweise stattfinden. Dort steht aktuell nichts. Ist es nur ein Fehler? Soll wirklich nicht stattfinden? Oder wird es die ultimative Überraschung eines neuen exklusiven Blizzard-Titels? Wer weiß, in einiger Zeit wissen wir mehr und können vielleicht beim nächsten Podcast schon darüber berichten. Das nächste World of Warcraft wurde ja gestrichen, sozusagen, der Titel, der da entwickelt wurde. Der hieß, es gab schon einen Namen dafür. Titan noch irgendwas? Vielleicht wird es ein MMO. Eigentlich gehe ich mal langsam davon aus, die müssen ja mal nachlegen. Wobei jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Abonnentenzahlen bei World of Warcraft gestiegen sind. Mhm. Sogar um 600.000 Leute, das ist ja auch mal was. Also das heißt, das ist auch noch nicht am Absterben. Und warum sollten sie sich selbst den Ast absägen, auf dem sie sitzen, indem sie einen Konkurrenten selbst hochziehen? Also ja, gut, du weißt ja nicht, wie lange so eine Entwicklung braucht. Wenn jetzt, die kündigen es an und dann ist es in 5 Jahren draußen so. Ja, gut, Blizzard, ja. Das ist schon wahr. Jo, dann war es das mit den News und es wird gruselig. In unserem Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Gruseliges im Talk to me. Wir sprechen heute mit unserer Erfahrung vom Horror im Spiel sozusagen. Survival Horror Games, Horrorspiele. Wie fing es bei dir an? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Horror? Und wann ist Horror? Genau zu sein. Meine ersten Spiele, damals für das Super Nintendo, haben ja damals auch andere Reaktionen hervorgerufen, als es heute der Fall ist. Ich spreche jetzt ganz speziell ein Spiel an, was mir Angst gemacht hat, was mir ein Unbehagen bereitet hat, was viele Faktoren hatte. Zum einen die sehr dunkle Grafik, die auch dem System geschuldeten immer schwarzen Hintergründe und die depressive und wirklich das Alleinsein fördernde oder unterstreichende Soundgemälde, was das Spiel unterstrichen hat. Bevor ich hierher schwafel, es geht um Metroid, was ich als sehr, sehr gruselig damals empfunden habe. Mir fehlt, ja. Ein Spiel, was ich auch nicht spielen wollte. Ich habe mir das dann mal zugeguckt, wenn Leute das gespielt haben, aber ich selber, ich würde sagen, ich hatte Angst. Ich meine, wie alt war ich zu diesem Zeitpunkt? 7, 8 Jahre. Und das hat mir Unbehagen bereitet, denn diese wirklich minimalistisch eingesetzten Soundeffekte, diese langsame Ambient-Musik, die wirklich diese Isolation auf diesem Planeten, auf dem man dann alleine war mit diesen seltsamen, gruseligen Kreaturen, wirklich nochmal stark unterstrichen hat, das hat mich damals wirklich beunruhigt. Und das war so eine Sache, die ältere Spiele leicht oder auch gut hervorrufen konnten. Ich fand auch damals, dass zum Beispiel Maniac Manson unheimlich war. Diese merkwürdigen Figuren, dieser grüne Professor, der da rumlief, die Gefahr, dass man wird von diesem Typen geschnappt und kommt in diesen Kerker rein, wo man dann auch wirklich sterben kann. Das Spiel konnte ja auch dann auch zu Ende sein. Das hat mich damals auch beschäftigt. Ich habe lange geforscht in meiner Erinnerung und ich spiele ja auch jetzt nicht seit gestern. Aber ich konnte vor der PlayStation 1-Ära mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich Grusel verspürt habe beim Spielen. Das war wirklich, wirklich nicht vorhanden. Also ich wünschte, ich hätte so eine Erfahrung wie du gesammelt mit Metroid. Das hört man ja auch mal wieder, dass ganz viele Leute das als beklemmend und gruselig empfinden. Und das ist es sicherlich auch gewesen, aber gut, da habe ich keine Berührungspunkte mit gehabt. Ich habe mich zum ersten Mal wirklich, wirklich gegruselt bei dem Spiel Resident Evil für die PlayStation 1. So geht es wohl einigen, weil das auch dann wirklich grafischer Horror wurde und nicht nur Kopfhorror, sag ich mal. Und das hat auch, ich habe auch weiter darüber nachgedacht, dass ich der Horror, also meine Vorstellung und das, was mir wirklich Furcht einflößt, so verändert hat. Also bei Resident Evil hatte natürlich auch diesen Splatter und diese Gewalt da drin. Und das zieht sich so durch meine Kindheit, Jugendlichkeit, dass ich Gewalt auch mit Horror in Verbindung gesetzt habe. Heute würde ich das anders definieren. Aber früher auf jeden Fall. Ich nenne mal 2, 3 Titel. Nightmare Creatures beispielsweise. Auch für die PlayStation 1. Nein. Deftiges Gemetzel. Ein deftiges Gemetzel, düstere Friedhofsatmosphäre mit untoten Zombies, aber im Grunde einfach ein... Auch lebendige Zombies? Was habe ich gesagt? Untote? Untote Zombies. Ja, untote Zombies. Die lebendig waren. Ah, ja. Irgendwie. Naja, man konnte sie zacken, im Grunde ein ganz billiges Action-Adventure. Oder Doom. Doom. Auch ziemlich gruselig. Ja, Doom tatsächlich zum Ende beklemmt. Bei Doom habe ich das auch damals so wahrgenommen. Die ersten Welten auf dem Mond, die ja dann auch tatsächlich, oder auf dem Mars, die ja dann auch ein wenig diese, genau gesagt auf einem Marsmond, jetzt haben wir es aber, waren in einer auch beklemmt, aber ich fand Doom dann wirklich atmosphärisch und gruselig in den Abschnitten, wo es dann wirklich Richtung Hölle gegangen ist. Und das waren wirklich Sachen, die auch im Spiel gut umgesetzt worden sind. Diese gefolterten Hintergrundfiguren. Das hat eine Atmosphäre entwickelt, die auch beklemmend war. Nun kam Doom zu einer Zeit raus, oder man hat Doom zu einer Zeit gespielt, aus anderen Aspekten als aus dem Grusel, sondern weil man das verbotene Shooter-Spiel spielen sicherlich wollte. Sicherlich war das bei mir auch der Fall, aber irgendwie habe ich das als beklemmt und unheimlich. Von allen Shootern, die damals rauskamen und die sich an Doom orientiert haben, war Doom das Einzige, was wirklich so ein Gefühl der Beklemmung ausgelöst hat. Mein Problem war, dass ich Doom mit Cheats gespielt habe, mit dem beliebten Clipping-Cheat. Ich konnte alle Wände. Durch alle Wände durchlaufen. Das hat das Ganze ein bisschen entspukt. Aber nichtsdestotrotz, Doom ist ein gutes Beispiel für Beklemmung. Sachen, die ich erst später erfahren habe und die ich damals sicherlich auch gerne gespielt hätte. Es gab früher schon wirklich ernsthafte Versuche, Horror auch auf Oldschool-Konsolen rauszubringen. Zum einen haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, beim ersten Podcast Sweet Home. Ja. Den Rollenspiel quasi Vorläufer von Resident Evil. Wo man mit einer Truppe von 4, 5 Studenten oder was man noch ist, durch ein Anwesen läuft, das verhext ist mit Geistern und Zombies und man seine Truppe da durchbringen muss und entsprechend die Leute auch einen für damals durchaus ungewohnten Permadeath sterben konnten. Also du hast da wirklich um dein Überleben gekämpft. Und was dann auch noch später rauskam für das Super Nintendo, ein Spiel mit dem Titel Clock Tower. Da habe ich neulich ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff erfunden habe, aber ich glaube schon. Ich nenne es Survival Click and Point. Ja. Oder Survival Point and Click. Es ist ein Spiel, wo man seine Figur auch mit Pointen und Klicken durch ein Anwesen lenken muss. Immer auf der Flucht ist vor einem gefährlichen Scissorman, ein kleiner Gnom, der einen mit seiner riesengroßen Schere nur zu gern in 2 Teile schneiden möchte. Gruselig. Gruselig ist es tatsächlich mit Schockmomenten gefüllt. Für einen SNES-Titel auch durchaus, ja. Gab es dann gewaltig. Später auch für die PlayStation 1, ne? Den gab es auch noch für die PlayStation 1 und aktuell wird auch an dem Remake noch gearbeitet. Nur der ursprüngliche Titel kam halt nur in Japan raus und ich weiß nicht, ob auch in Amerika, aber ich glaube tatsächlich nur in Japan. Hatte damals für die Zeit wirklich gute Grafiken, eine interessante oder eine passende Story, sagen wir es mal so. Also ein sehr fortschrittliches Spiel für die damalige Zeit. Und das ein Titel, der wirklich den Begriff Survival auch verdient hat, weil der Tod lauerte überall und oft war es auch nur eine Art Trial and Error, weil du nicht genau wusstest, gehe ich da lang? Komme ich überhaupt zurück, wenn ich diesen Weg anschlage? Und meistens tat man es dann nicht. Also auch interessant, es gab so eine Art Gruselmeter, Gruselometer. Also du musstest ähnlich wie bei dem Spiel Eternal Darkness. Oh, Eternal Darkness. Ja, da ging es ja auch so, wie je grauenhaftere Dinge deine Spielfigur sieht, desto mehr belastet das die Psyche der Figur und verändert auch für den Spieler das Spiel. Ja. Bei dem Clock Tower ist es ähnlich gewesen, je grauenhaftere Dinge deine Figur sieht, desto ängstlicher wird sie, desto weniger Optionen kannst du auch bei der Steuerung vornehmen, bis sie sich wieder beruhigt hat. Und das ist ja ein Element, wo heutige Indie-Titel häufig drauf zugreifen. Das ist so der Urvater dieses Insanity Barometers. Das ist eine sehr interessante Sache, ja, jedenfalls, die man öfter einbauen könnte. Finde ich, wenn das mal bei Spielen auftaucht, ich hatte sowas Ähnliches mal bei Splatterhouse, beim Remake entdeckt. Sachen, die nur dazu, die nichts mit dem Gameplay zu tun haben, mhm, sondern die nur dafür da sind, den Spieler zu erschrecken. Mhm. Und wenn es auch nur ein einfacher Jumpscare ist. Aber solche Sachen, die, mit denen man wirklich nicht rechnet, die machen solche, gerade Gruseltitel, dann doch interessant, weil das Gameplay an sich ist eine Sache, aber und auch geskriptete Elemente sind eine Sache, aber wirkliche Sachen, die vierte Wand quasi einfach mal überschreiten, weil es ist ein Videospiel und man weiß, es ist ein Videospiel, aber Sachen, die das halt überschreiten und die den Spieler halt überraschen, weil sie halt nicht vorhersehbar sind als Spiel, die könnte es ruhig öfter geben, meiner Ansicht nach. Das ist wohl wahr. Das gab es früher tatsächlich nicht so oft, finde ich. Also zumindest nicht in meiner Spielerfahrung. Zum Beispiel Alien Trilogy. Wir waren ja gerade noch, habe ich ja noch Doom erwähnt gehabt. Ich fand Alien Trilogy wirklich gruselig. Wirklich ein furchteinflößendes Spiel. Im Prinzip ein normaler Ego-Shooter, sehr Doom-ähnlich, aber mit einem sehr, sehr isolierten Szenario. Noch ja, ähnlich isoliert wie bei Doom, aber halt in diesem Raumschiff-Alien, in dieser Raumschiff-Alien-Atmosphäre. Die Alien-Stimmung wurde tatsächlich sehr gut angefangen bei dem Spiel, da kann auch, ich dir auch nur genau, auch bestätigen. Auditiv, also die Geräuschkulisse ist hervorragend, super Soundtrack. Ich habe es im Vorfeld dieses Podcasts nochmal kurz angespielt und finde, es wirkt heute noch. Natürlich ist die Grafik betagt, pixelig, aber man bekommt noch so eine Ahnung davon, wie großartig dieses Spiel mal gewesen ist und prinzipiell auch heute noch ist. Einer der wenigen Shooter, die ich damals auch auf der Konsole weit gespielt habe. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich war zumindest im dritten Szenario. Es war auch schwer. Szenario. Also, ja. Von daher, das war damals eine gute Erfahrung und wie gesagt, gruselig. Andere Alien-Titel, die ich bisher so spielen durfte, wie Alien 3 fürs Super Nintendo oder auch ein paar Alien vs. Predator-Titel, halten da nicht mehr ganz so mit. Schade, dass ich halt noch nicht die Chance hatte, Isolation zu spielen. Ja. Denn was man da gehört hat, ist interessant. Es greift halt dieses Element auf, wie bei Spielen wie Outcast zum Beispiel, dass man nicht kämpfen kann mit dem Alien, weil es einem überlegen ist, man hat keine Waffen. Doch, du hast schon Waffen, aber du kannst es halt nicht töten, sondern höchstens dir einen zeitlichen Vorteil verschaffen, damit ja, du abhauen kannst. Ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, du kannst am Ende tatsächlich das Alien auch aktiv verscheuchen. Ja, aber du kannst es, wie du schon erwähnt hast, du kannst es nicht töten. Genau. Ne? Und das ist halt das Interessante. Und das ist auch Spannende, weil auch das Alien als solche nicht geskriptet ist, sondern es ist als Zufallsereignis ist es quasi das Element des Spiels. Du kannst nie damit, du weißt nie, wann es kommt. Es kann immer aus der Lüftungsschacht herausbrechen. Ähnlich wie bei Dead Space, die Necromorphs, die auch mehr oder weniger frei sich bewegt haben innerhalb dieser Levelzugänge durch die Lüftungsschächte, ist es bei Alien auch. Was ich, wie ich schon hörte, aber auch zu manchen unfairen Stellen führen kann. Aber eine Sache, die das Spiel wiederum sehr interessant macht und die auch mir zeigt, dass man sich doch ein bisschen an den Fortschritt gewöhnt hat, ist das Fehlen einer Autosave-Funktion. Also man muss, wie damals bei Resident Evil, wirklich bestimmte Speicherpunkte ansteuern, ja, um das Spiel zu speichern. Ja, und wenn man das nicht schafft und keinen Spielstand erreicht, dann verliert man halt eine gewisse und Zeit. Und fühlt sich halt, soll sich halt sehr analog anfühlen. Also du hast nicht so, dass du da drauf klickst und blub, ploppt ein Fenster auf, speichern, sondern das ist mit einer Gerätschaft verbunden und überhaupt ist alles sehr, sehr, sehr haptisch, sehr analog. Der Look, also des 70er-Jahre-Films, genau, der erste Teil ja dann stammte, ist ja gut eingefangen. Generell, komplett, ob das das Intro ist, das Fox Intro, was aussieht, als wenn es auf einem alten, ausgeleierten VHS-Tape eingespielt wird. Solche Kleinigkeiten, das sind Sachen, die Atmosphäre auch halt einfangen und der ja auch sicherlich gut tun. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir beides gespielt haben und da einen ausführlichen Podcast drüber machen werden. Den Alien-Podcast, gerne. Super. Ja, so wirklich, also Silent Hill sei noch erwähnt, das fand ich, also gerade den ersten Teil habe ich als sehr, sehr gruselig erlebt. Also es war nochmal eine neue Dimension an Spiel auch oder als an Horrorspiel, weil man halt mit diesen zwei Welten konfrontiert war. Das war alles sehr, sehr strange und psychologisch. Auch heute noch wirklich eine tolle Reihe, aber habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren bis jetzt. Bis jetzt, da man PT ja mehr oder weniger gespielt oder gesehen hat, da wird sicherlich noch ein interessanter fünfter Teil dann kommen. Ist das Silent Hill 5, der da erscheint? Ich glaube nicht. Oder 4? Ja, wie gesagt. 4 war ja The Room. Und, ach ja, The Room, genau. Danach wurden sie ja nicht mehr nummeriert, sondern hatten dann so Titel wie Down... Homecoming, ja. Also... Naja, aber da, auf jeden Fall bin ich da mal gespannt drauf. Um da mal kurz einzuhaken, das Thema Resident, Silent Hill ist ja dann auch das, was für mich dann wieder gesagt Spiele wirklich gruselig macht, denn dass du als Spieler nicht weißt, was passiert, dass du das Spiel nicht greifen kannst. Du spielst Silent Hill und es ist nicht dieses Actionspiel, weil du kannst zwar kämpfen und du musst ja auch kämpfen, weil du hast ja das Kampfsystem, aber es ist halt nicht wirklich perfekt spielbar. Also du bist nicht in den Herr deiner, kein Kämpfer im Sinne von... Genau, du bist ja auch an deiner, der Charakter auch allein schon, also gerade im ersten Teil der Vater, der seinen Sohn verliert sozusagen in Silent Hill und ihn dann sucht. Man ist ja schon in so einer... Oder Tochter. Tochter? Ja. Okay, Kind. Auf jeden Fall hat man ja schon so eine Opferrolle irgendwo, ne? Das Spiel, das ist halt der Faktor, dass man dem Spieler wenig ausgeliefert ist, weil andere Spiele kannst du beherrschen und du weißt, was du machen musst. Müssen nicht unbedingt Horrorspiele sein, aber egal, was man spielt, man weiß... Das ist mein Autorennspiel, ich muss Gas geben und um die Kurven fahren. Das ist mein Rollenspiel, ich muss meine Level steigern, in Runden kämpfen und bessere Ausrüstung holen. Aber solche Spiele wie Silent Hill, die einem nicht wirklich viel sagen, was man zu tun hat, was man machen muss, wo Kämpfe auch immer optional sind und Dinge passieren, die man einfach nicht erwartet als in der als Videospiel-routinierter Videospieler. Ja. Die machen dann, erwecken einem dann nochmal extra Beklemmung. Und das war ja auch die Sache, die mich dann wieder frisch packte bei Dead Space. Das natürlich das Spiel auch gruselig ist, aber auch diese Sache, dass man nie weiß, was passiert jetzt. Ja. Du weißt, es ist ein recht einfacher Third-Person-Shooter auf der Oberfläche, aber trotzdem warst du immer wieder der Angst ausgesetzt, dass du nie weißt, was im nächsten Raum passiert. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn es um so Horrorspiele geht, dass es evolutionieren muss. Also eine Mechanik, die man kennt, ist nicht so bedrohlich wie eine, die vielleicht neu ist. Ne? Also Silent Hill war damals ganz neu. Dead Space war für dich eine ganz neue Erfahrung von Spiel. Ich kann sagen, dass Call of Cthulhu für mich eine ganz besondere Erfahrung war zum Beispiel. Und irgendwann nutze ich das ab. Ich springe mal in die Zukunft, diese Slender-Spiele, der Slenderman und so. Der erste, dieses Indie-Sache, die Indie-Sache, das Prinzip ist ziemlich gut. Also du bist alleine irgendwo in einem Park oder wo auch immer und da ist irgendetwas und das erschrickt dich so. Aber irgendwann kennst du das. Ich hatte im letzten Indie-Player auch so einen Slender-Klon gespielt. Natürlich habe ich mich mal erschrocken, aber es war jetzt nicht mit einer Furcht oder mit einer Beklemmung irgendwie verknüpft. Man kennt es schon, man weiß, oh, gleich springt er mich an, gleich passiert das. Man weiß einfach, wie funktionieren diese Spiele. Und darum Dead Space 2 zum Beispiel war zwar actionlastiger, aber immer noch ein super Spiel, aber es war von der Atmosphäre her nicht mehr, hat es nicht im Ansatz. Es hat eine Atmosphäre, aber keine beklemmende Atmosphäre. Diese beklemmende Atmosphäre, davon spreche ich. Dieses Horror-Feeling war da nicht mehr so da einfach. Ne? Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil man es auch schon kannte. Ein Stück weit. Man weiß, man hat diesen Plasma, den Plasma-Cutter und man muss drauftreten und so. Und ja, das ist halt dieses jungfräuliche erste Mal, wo alles noch ein bisschen anders ist. Ganz genau. Und ich denke auch, einfach mit dem Älterwerden verändern sich da auch dieses Horrorerlebnis. Also bei mir zumindest. Also dieses. Aber wo wir gerade nochmal bei, wenn ich dich unterbreche, ja. Verzeihung, ja. Aber wo wir gerade auch kurz das Thema Silent Hill hatten, das ist ja das, was Silent Hill, also PT, so effektiv macht, meiner Ansicht nach. Du bist auch eine, es ist ja nur ein Teaser, ein Trailer, sag ich mal, zu einem Videospiel. Du hast ja aber wirklich nur minimale Interaktionsoptionen. Ja. Und genau das macht dich als Akteur, du bist ja auch wieder komplett ausgeliefert. Das Einzige, was du im Prinzip machen kannst, ist gehen und gucken. Ja. Und du weißt aber, dass Dinge passieren und du kannst es nicht verhindern und du kannst dich nicht wehren. Und das macht dieses kurze Spiel so intensiv, weil du weißt genau, puh. Also das spielt wirklich mit Angstlust, ne? Also um diesen psychologischen Begriff mal da reinzubringen. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Du willst es irgendwo. Du weißt auch, dass es gleich passiert. Aber ich finde, Petit wartet immer noch ein bisschen. Ja, du denkst, jetzt passiert's, dann braucht es einen Moment und dann passiert's. Und dann überrascht es einen. Und es ist im einen natürlich auch wieder der viel zitierte Jumpscare, dass du drehst dich um und dann. Ja, ja klar. Und trotzdem hat mir dieses Spiel wirklich Schauer über den Rücken gejagt. Und ich muss gestehen, das ist auch der Grund, warum ich bis heute noch nicht so wirklich weit bin mit der nicht sehr langen Spieldauer. Weil ich einfach nicht die Motivation finde, dass, oder die Kraft habe, das an einem durchzuspielen, weil ich dann doch recht. Es gruselt mich, das gruselt mich wirklich. Und ich hoffe fast schon ein wenig, dass das vollständige Spiel nicht so wird, weil dann werde ich das vermutlich nie spielen können. Ja, da bin ich eh gespannt drauf. Das ist belastend. Eine Belastung, die ich zuletzt empfunden habe bei Dead Space 1. Ein Spiel, das ich auch nicht lange am Stück spielen konnte, wo andere vielleicht auch drüber lachen. Das ist ja immer eine subjektive Sache. Aber in dem Fall bei PT wieder ganz genauso. Also das PT, finde ich, ist auch wirklich ein Geniestreich. Aber was mir so auffällt, ist es halt, das ist auch sehr cineastischer Horror da, ne? Also du hast halt diese typischen Elemente eines Films. Zum Beispiel, dass so mit Wahrnehmungen gespielt wird. Du guckst zum Beispiel an eine Wand, steht nichts da, guckst weg, guckst wieder hin, steht ein Wort da. Guckst wieder weg, guckst wieder hin, steht noch ein Wort da. Und es ergänzt sich immer. Das ist irgendwas, das hat man schon mal irgendwo gesehen, aber es ist so gut da eingebracht und es sieht natürlich auch hervorragend aus. Das trägt sicherlich auch zur Atmo dabei, dass das nochmal lebensechter wirkt und der Regen, der gegen das Fenster prasselt und überhaupt diese Wohnung ist so beängstigend. Das ist so eine 60er, 70er Jahre Baute irgendwie, Amerika. Ja, der Sound auch, das Radio, boah, das läuft, super. Die Ansagen, die in dem Radio laufen. Perfekt. Die man erst nicht wahrnimmt und auf einmal die bedrohlichen Klänge, die aus dem Radio kommen, dann man sie doch unterbewusst wahrnimmt und damit hört, was da eigentlich gesagt wird. Das ist schon, ja, das ist perfekt und das ist ein Knaller und genau darauf haben ja auch viele Leute gewartet. Ja. Man darf gespannt sein, was unser guter Shinji Mikami da vor den Kopf knallen wird. Ja, und hat sich das Horrorgenre als solches verändert im Laufe der Jahre? Das ist eigentlich keine Frage, das ist ja schon mehr oder weniger eine Feststellung. Viele der alten Horror-Titel des sogenannten Survival-Genres haben sich ja zu Action-Titeln, mutiert. Einfach weil sich auch das Spielempfinden der Gamer-Generation in diese Richtung entwickelt hat. Ja. Natürlich gibt es immer noch den Kern der Fans und auch eine Rückentwicklung zu den alten Werten. Also ich wollte gerade sagen, ich denke, das steht im Konträr dazu, steht schon der Indie-Begriff. Also die Amnesia-Reihe, dazugehörige Penumbra-Spiele. Und du sagst ja auch halt Indie. Der Mainstream, was ja auch dann Silent Hill und Resident Evil früher waren, hat sich davon entfernt. Der harte Kern, der Fan. Aber spricht so ein PT nicht irgendwie doch schon dazu? Also dafür, dass es schon in so eine Richtung gehen kann und dass es angenommen wird. Ich glaube halt, das, was wir heute Indie nennen, ist auch ein Stück weit Mainstream. Also Steam ist Mainstream und Steam hat die Indies. So. Und darum werden so die Indie-Spiele gespielt wie die Assassin's Creed-Spiele. Was inzwischen auch auf allen Konsolennetzwerken Indie-Spiele noch und nöcher. Genau. Also das ist schon richtig, ja. Und irgendwo auch. Also es ist interessant, dass es da tatsächlich so eine schöne Gegenbewegung gibt. Also die halt wirklich, wirklich gemächlich auch vorgeht, die Exploration so ein bisschen noch in den Fokus setzt und einen guten Wusel erzeugt. Also das ist auch das, was mir heute mehr liegt. Ein Titel wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du da noch drüber reden möchtest, aber ja. The Vanishing of Ethan Carter ist ja auch ein Titel, der recht wenig Gameplay bietet, aber von der Atmosphäre ja eine Beklemmung aufbaut und eine Spannung. Ähnlich wie es auch bei diesem Spiel war, wo man auf der Insel war, die Esther. Mhm, genau. Auch ein Spiel, was gameplaymäßig ja nicht viel bietet, aber was auch eine Atmosphäre der Beklemmung und auch des Grusels erzeugt. Ja, wobei ja, ich tatsächlich hatte ich die Esther auch kurz in Überlegung, das hier mit aufzunehmen, Die Esther hat bei mir weniger Grusel erzeugt, als vielmehr eine Melancholie, die damit schwingt. Aber gut, ein leichter Grusel ist vielleicht dabei. Ja, dunkle Gefühle. Dunkle Gefühle, ja. Passt auch zur Jahreszeit. Ne? Tja. Also. Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass es beides gibt heute. Es gibt wirklich diesen brachial, dieses brachiale Ding und auch mehr dieses diffizile. Ne? Das ist schön. Und eine Bewegung, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist wirklich Survival im Sinne von Überleben. Und das sind diese Spiele wie allen voran, DayZ natürlich und sämtliche Ableger, die so ein bisschen wirklich auf, ja, man muss überleben mit allem, was dazugehört. Da kann man drüber streiten, ob das da in dieses Genre reingehört, aber irgendwie ja schon. Ne? Das ist ja auch etwas, was sehr, sehr in ist und mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht wird. Das ist ein gutes Thema. Neulich war die Deutschland größte Brettspielmesse bei uns in der Gegend und da habe ich mir mal so ein paar Titel angeguckt und es gab unter anderem ein Spiel, das hieß ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es ging halt darum, dass man in einem Pub ist zu viert und man muss der Pub wird von Zombies belagert. Mhm. Man muss halt diesen Pub verlassen und man muss im Laufe dieses Spiels Allianzen schließen mit anderen Überlebenden in dem Pub und kann die später aber auch ausspielen und opfern, dass man selber flüchten kann. Das aber noch am Rande, wir sind ja kein Brettspiel-Podcast, aber in der Beschreibung des Titels stand bei den Features drin halt soziale Verbindungen werden geknüpft und ein wichtiger Punkt war Trendthema Zombies. Zombies sind ein Trendthema, ja, das natürlich. Mit dem Werbung gemacht wird für Brettspiele und das ist auch bei Videospielen so, wie wir ja schon öfter mal hier festgestellt haben. Zombies sind inzwischen der wichtigste Faktor in Horrorspielen, aber gut, sie bieten aber auch das beste Futter für Gegnerscharen da. Ja, ein All-Time, wenn ich ein Survival-Horror-Spiel immer wieder spielen müsste, wenn ich Leute hätte, die denen das Wort Grusel fremd ist, denen ich ein Spiel empfehlen könnte, was wäre das? Schwere Sache, weil man ja auch immer mit den Titeln eine gewisse Epoche aus seinem eigenen Leben verbindet. Wie du schon sagtest, Resident Evil ist einem nicht am Herzen, aber wenn man das heute spielt, auch mit der Erfahrung von Dutzenden von Durchläufen, gruselt einen nicht mehr so. Wobei ich nach wie vor finde, dass der Soundtrack, dieser Ambient-Geräusche und die Zombies, gebe ich dir recht, auch heute perfekt sind. Wenn ich eine Untermalung für eine Halloween-Party bräuchte als Hintergrundbeschallung, dann wäre der Resident Evil-Soundtrack geradezu perfekt. Diese leichten, dunklen Streicher, die beim Durchforsten und Durchforschen des Herrenhauses erklingen. Also überhaupt das Sounddesign, ob es eine Tür ist, die aufgeht oder das Besteigen von der Treppe. Das fügt sich ja auch mit in die Musik mit ein. Schmatzende Stapfen der Zombies. Wunderschön. Also das ist nach wie vor klasse. Nur das Spiel als solches, ich rede nicht mal unbedingt vom Gameplay. Heutzutage, wo wir alle natürlich brutal hart sind, und Spiele wie Hatred spielen, lässt einen relativ kalt. Deswegen wäre es vermutlich dann doch eher ein Spiel aus der neueren Generation. Und ich glaube, ich würde tatsächlich dann doch Dead Space 1 erwähnen, einfach weil es nach wie vor gut aussieht, weil man das Spiel zum einen gut spielen kann, aber auch gut zugucken kann, finde ich. Wenn man Leuten mal so ein bisschen zeigen möchte, was es für gruselige Spiele gibt, dann wäre das doch immer ein Titel, den ich rausholen würde und präsentieren würde. Über das ganze Spiel hinweggezogen, natürlich nicht, aber gerade der Anfang ist da perfekt stimmungsvoll inszeniert. Und natürlich eine ähnlich, oder nein, durchaus eine bessere Soundeffekt nochmal als bei Resident Evil, aber alleine, weil es halt diesen Surround-Sound hat. Ein Spiel, was mit Kopfhörern Panikattacken auslösen kann. Also das, ich glaube, das wäre nach wie vor mein All-Time-Highlight. Ob ein Spiel wie PT da rankommt, was vielleicht mehr Schrecken bei mir verursacht, möchte ich bezweifeln. Also ich fand PT, was ich davon gesehen habe, wirklich genial, muss ich sagen. Also das ist wirklich auf den Punkt genau. Aber auch auf dem Dead Space, da würde ich nie was gegen sagen. Ich finde, ich habe einen etwas sperrigeren Titel auf meiner Nummer 1 und das ist das häufiger mal erwähnte Call of Cthulhu. Ein Spiel, was ja wirklich ja so eine Mischung aus Stealth-Elementen ist und ja und einer der Erforschung an dieser kleinen Küstenstadt. Alles angelehnt an H.P. Lovecraft und man wird verfolgt ständig und das ist unglaublich erschreckend. Unfassbar erschreckend. Ich habe, glaube ich, so erschrocken, ein ungutes Gefühl hatte ich noch nie bei einem Spiel. Dead Space kam schon sehr nah ran, aber es ist ja dieses Terrormäßige, ne? Aber da ist es wirklich, man kriegt Panik, wirklich Panik. Man muss es spielen. Vielleicht mache ich da mal ein Let's Play zu. Das wäre interessant. Das wäre, ich kenne das Spiel auch nur aus kurzen Ausschnitten. Ja, also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und es hat auch dieses eben schon besprochene Insanity Barometer. Also immer wenn du was siehst, dann schlägt das Herz, er verfällt dem Wahnsinn. Wobei das ja auch absolut dem perfekt zum Lovecraft entspricht. Genau. Ja, und das verschmilzt sehr, sehr gut. Wirklich, wirklich. Was mir gerade nochmal eingefallen ist, als du Resident Evil und deren Spielmechaniken und Spielbarkeit erwähnt hattest, dass Spiele heute schneller sind. Ich habe Resident Evil 1 unlängst nochmal gespielt und es war wirklich müßig. Allein dadurch die oft zitierte Panzer, also Tango ja, Show. Ja, genau. Du kannst dich nur langsam drehen. Meine du kannst Güte. Nicht. Das haben sie ja schon recht schnell in Resident Evil 2 und auch dann in 3 besonders geändert, dass deine Figur agiler wurde, dass man auch mal Zombies mit einem schnellen Schritt einfach ausweichen konnte. Aber so? Klar, heutzutage hüpfst du wie ein Derwisch durch die Gegend in solchen Spielen. Außer du spielst Dead Space, weil der Anzug zu schwer ist und du mit der Schwerkraft zu kämpfen hast. Aber das fühlt sich dann nochmal glaubhafter an, weil es ins Setting passt. Genau. Bei Resident Evil bist du einfach ein Elite-Soldat, ja, der sich dann langsam dreht, wenn der Zombie noch langsamer auf ihn zugeht. Stars. Ja. Aber so ändern sich die Zeiten. Ja, wir werden halt in eine schnelllebige Gesellschaft und das spiegelt sich auch in unseren Spielen wieder. Wir brauchen das Tempo und Speed. Gesellschaft auf Speed, ja. Ja gut, ich meine, diesen Monat sind ja sehr viele Gruselspiele erschienen und auch sehr hochkarätige. Ja, leider, wie gesagt, auch noch keine Gelegenheit gehabt, The Evil Within zu spielen. Ja. Was ja dann das erhoffte Heilsbringer für das Genre sein soll. Ich blicke dem positiv entgegen und kann hoffentlich dann schon am nächsten Podcast mehr dazu sagen als hören sagen, so wie jetzt. Aber es sieht gut aus. Das ist ein schönes Schlusswort und wir. Genau, was ich damit sagen möchte, ist, die Perspektive im Mainstream als auch im Indie-Bereich für Survival Horror ist nach wie vor vorhanden und gute Software setzt sich immer durch. Ja, ein kurzer Seitenhieb hat's den aufmerksamen Hörer schon verraten. Ich möchte heute im Indie-Flash über das kleine, aber feine Spiel Custom Quest sprechen. Nebst Nachfolger, nämlich Custom Quest 2, der ja jetzt unlängst erschienen ist. Dabei handelt es sich um ein Rollenspiel, um ein relativ klassisches Rollenspiel der Marke, ja, frühere Final Fantasy Teile, also rundenbasiertes Rollenspiel, Gerüst sozusagen, aber mehr oder weniger light, also wirklich auf minimalste Befehle reduziert, schon eher für ein jüngeres bis jung gebliebenes Publikum. Ja, es ist ein wirklich schönes Spiel zu Halloween, denn es spielt zu Halloween und man nimmt die Rolle von 1 und 2 Kindern, optional Junge oder Mädchen, und wiederum wird dann das andere Geschwisterteil entführt von einer Hexe und den dazugehörigen Monstern, die sich Grubbins nennen. Ja, Grubbins. Ja, finde ich gut. Ja, das sind so koboldartige Gnome irgendwie. Auch egal. Naja, man läuft halt durch die kleine amerikanische Stadt Ashbury Pines, sammelt Süßigkeiten, findet Kisten und vor allen Dingen Kostüme, die es dort zu finden gilt, die man sich dann auch anziehen kann. Und die Kostüme sind einerseits, haben unterschiedliche Eigenschaften in den Kämpfen, aber auch in der wirklichen Welt. Zum Beispiel, wenn man das Roboterkostüm hat, kann man schnell Rollen fahren oder kann über solche Abgründe springen. Oder wenn man ein Ninja-Kostüm hat, dann kann man sich im Schatten tarnen. Und ja, das ist alles sehr, sehr niedlich gemacht. Man kann auf Süßes oder Saures Jagd gehen, muss man sogar. Also von Haus zu Haus und kriegt dann Süßigkeiten. Looten und leveln. Looten und leveln. So ungefähr. Und ja, von den Süßigkeiten kann man sich dann Aufkleber kaufen, die man wiederum auf sein Outfit kleben kann, um dann irgendwelche Fähigkeiten zu bekommen und so weiter. Ist nicht lang, das Spiel. Ich würde mal sagen, 3 bis 4 Stunden, da ist man durch damit. Aber es hat so einen Sammeltrieb, der da entfacht wird. Und was auch wirklich niedlich ist, dass in den Kämpfen so eine kindliche Vorstellung dessen zum Tragen kommt, wie sie sich sehen. Also wenn man zum Beispiel das Roboterkostüm an hat, sieht man dann auch wirklich aus wie ein riesiger Transformer, oder der Ninja ist dann auch ein heißer Ninja, der da kämpft und so weiter. Also so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, South Park. Wollte das gerade sagen. Ja, also da muss ich dran denken, es gibt so eine South Park-Folge, wo die sich als Ninjas, verkleiden und sich dann auch so an Anime-Grafik quasi bekämpfen. Und genauso ist es da auch. Und ja, ich habe ja eben schon erwähnt, ist es nicht wirklich schwer, aber es macht einfach Spaß. Und es ist so atmosphärisch, so liebevoll gezeichnet. Tim Schäfer bzw. Double Fine Productions steht dahinter. Und ja, für so einen Indie-Titel einfach ein tolles Spiel. Und der zweite Teil wiederum greift den ersten eigentlich genau auf. Diesmal ist, glaube ich, ein verrückter Zahnarzt der Bösewicht, und die Grubbins sind auch wieder da. Also es wiederholt sich schon, aber ja, wenn man einmal in die Welt hineingesogen wurde und daran Gefallen gefunden hat, dann wird man sicherlich auch zum zweiten Teil zugreifen können. Wie gesagt, kriegt man für ein kleines Geld, irgendwie 13 Euro oder so, ja, und macht auf jeden Fall für ein paar Stunden Spaß und kann einen, insbesondere die Halloween-Zeit, ein bisschen versüßen. Ja, das war mein kleiner Indie-Flash. Ein kleiner konsumistischer Verweis auf das kommende Steam-Halloween. Kommerz. Ja, der Steam-Sale ist mal wieder da. Der Halloween-Steam-Sale. Als wenn sie schon günstig genug wäre. Ja, freut euch auf den nächsten Podcast nochmal so als kleine Anmerkung. Ah. Da haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Aber ich schweife ab. Der Steam-Halloween-Sale ist vom 30.10. bis zum 3.11. Da könnt ihr die Taschen, die Portemonnaies aufhalten und euch Sachen kaufen. Es wird alles zu Schleuderpreisen. Apropos Verramschen. Verscherbelt. Gab es nicht neulich auch auf Steam dieses interessante Konzept, wo man Spiele verschenkt wurden? Es gab, glaube ich, 5, 6 Titel. Ja, ja. Die konntest du dann 2 Wochen lang spielen. Nein, nicht ganz so lange, aber... Und wenn sie dir gefallen haben, konntest du dann zu reduzierten Preisen noch holen. Also ja. Ein guter Titel war sogar dabei, ein richtig guter Titel. Habe ich jetzt vergessen, aber interessant. Du kannst das dann ordentlich spielen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lässt es halt. Aber ein Thema für sich, wie du schon sagtest. Als Computerspieler steht man vor einer Qual der Wahl. Oder auch nicht, weil man sich eigentlich alles holen kann. Ja, das ist wohl wahr. Mir fällt gerade noch ein, dass ich noch einen Titel gespielt habe, der eigentlich ganz interessant ist. Und der erste Titel, den ich auf dem Tablet gespielt habe. Ich bin absolut Gegner von solchen App-Spielen, so sage ich mal. Spielen, wenn man das so nennen kann. Aber der hat mich aufgrund seiner Prämisse ein bisschen angemacht. Nämlich hieß das Spiel, Moment, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube Plague Incorporated oder so. Ich verlinke es auf jeden Fall. Jedenfalls ist es ein Spiel, wo man das Ziel hat, ein Bakterium zu entwickeln, oder es gibt dann auch noch andere Viren und so, mit dem man die Welt vernichten kann. Ja, man entwickelt ein Bakterium, in meinem Fall war es, ja, was ist das? Du zeigst mir gerade was? Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen und dir das nur zeigen. Das ist, ach so. Ich habe mir gerade Costume Quest angeguckt, weil ich es nicht kannte. Ja. Aber es sieht tatsächlich ganz cool aus. Ja. Sorry. Ja, auf jeden Fall nochmal zu diesem besagten Spiel. Man muss dort die Welt vernichten, indem man ein Bakterium erzeugt. Dieses Bakterium, man muss entscheiden, wie verbreitet es sich, wie mutiert es. Also man darf jetzt nicht gleich mit der schlimmsten Symptomatik anfangen, weil sonst wird die Öffentlichkeit darauf aufmerksam und entwickelt einen Heilstoff. Und man muss halt versuchen, möglichst schleichend voranzugehen. Das ist ja übelste Menschenverachtung, da wird ja simuliert. Genau darauf wollte ich hinaus. Da redet nämlich keiner was. Und sagt nämlich keiner was zu. furchtbar makaber. Chemische Massenvernichtungswaffe. Ekelhaft geradezu. Man bewegt sich so, man sucht ein Wirtland, ja, ne, so ein Ursprungsland sucht man sich am Anfang aus. Bei mir ist es immer Indien, weil Indien gut liegt. Und dann verbreitet und was auch realistisch ist. Also. Ja, ne, also verlinke ich mal. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr auf sowas steht. Es ist wirklich nur so ein Abtippen von Dinge, die aufploppen und man kann halt entscheiden, wie so die Symptomatiken sind. Furchtbare Sachen. Wie Lungenbläschen, die platzen und keine Ahnung, ekelhaft. Aber irgendwie ganz kess diese Idee. Ja. Damit bin ich durch mit meinem Indie Flash und wir kommen zu dem. Fuck me, I better get home. I better get out of here. Gewinnspiel. Was hältst du davon? Wollen wir es wagen? Jetzt schon? Machen wir? Liebe Leute, wir haben uns gedacht, wir verlosen mal was. Die treue Hörerschaft hat das verdient. Und zwar eine ganz niedliche Sache. Ein, wie würdest du es nennen? Ich halte es mal hier vor das Mikrofon. Halt es mal vor das Mikrofon. So, hier das eine und hier das andere. Oh. Ja. Nicht übel, was? Also wirklich nicht übel. Die nehme ich vielleicht sogar nachher mit. Mal gucken. Ja, das geht, da hat sich jetzt erledigt mit dem Gewinnspiel. Weißt du, ne? Das sind deine, ne? Achso, oh. Naja. Ja, wir doppeln das. Ja, wir wollen uns nicht so kryptisch halten. Es sind hochwertige. Absolut hochwertige. Hochwertige Produkte, die mit Videospielen zu tun haben. Ja, Einzelanfertigung, exklusiv. Für die limitiert. Fans. Limitiert. Jetzt will ich. Streng, also. Ja, also das dürft ihr euch nicht hingehen lassen. Macht einfach beim Gewinnspiel mit und vielleicht gewinnt ihr es ja. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Für den Einzelnen. Ich würde sagen, du fängst mit deiner Frage an und dann komme ich mit meiner hinterher. Ja, eine recht einfache Frage. Oder vielleicht sollten wir mal kurz den Modus erklären, wie das Gewinnspiel überhaupt vonstatten geht. Ja, das ist ja... Wir haben insgesamt drei Fragen, die wir... Nein, wir haben zwei. Zwei? Okay. Die sind so schwer wie fünf Fragen eigentlich, diese zwei Fragen. Deswegen ja, die ist eine, schon, also eine auf jeden Fall ist schon fordernd. Ist schon ganz okay. Wenn ihr denn diese Fragen richtig beantwortet, habt ihr die Chance, an der Verlosung teilzunehmen, wenn ihr uns die richtigen Antworten auf ein später noch zu nennendes Postfach schickt. Genau. Aber kommen wir dann noch erstmal zum Eingemachten, nämlich zu den Fragen. Und weil ich auch der etwas leicht betagtere von uns beiden bin, gibt es von mir auch die leichtere Frage. Eine Sache, die eigentlich alle Leute aus dem FF wissen müssen. In welchem Jahr zelebrierten wir zur Ehrung des großartigen Luigi das Jahr des Luigi? Wann war das Jahr des Luigi? Wenn ihr das wisst, habt ihr schon am ersten Teil des Gewinnspiels richtig beantwortet. Ja, jetzt strengt euch mal an. Googeln verboten übrigens. Strengst verboten. Auch bei der folgenden Frage, ne? Wir prüfen das nach. Meine Frage. Res Casi ist der Name des Hauptprotagonisten in dem für die PlayStation 1 erschienenen Spiel Overblood. Res heißt er aber nur in der japanischen Version. Welchen Namen hat er für den europäischen Markt erhalten? A. Leon, B. Lars oder C. Kenny. Ich wiederhole. Res Casi. Spiel Overblood. Wie heißt er in der europäischen Version? Leon, Lars oder Kenny? Knifflig, knifflig. Knifflig, knifflig. Ich wüsste es nicht. Ich bin raus. Ich bin froh, dass ich meinen Hauptgewinn schon habe. Nämlich mit dir hier sitzen zu dürfen. Das ist für mich mehr als jeder materielle Gewinn. Dafür lieben uns die Hörer. Pure Harmonie. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schickt sie doch bitte an kawabangaplay@gmail.com. kawabangaplay@gmail.com, Betreff Halloween Gewinnspiel. Den Betreff bitte nicht vergessen. Ganz wichtig. Wir bekommen durchaus die ein oder andere E-Mail, deswegen, wenn ihr schnell und gute Chancen haben wollt zu gewinnen, dann haltet euch ans Protokoll. Jawohl. Im Eifer des Gefechts haben der 16-Bit-Malo und Captain M doch glatt den Einsendeschluss vergessen. Also, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, ist der 10.11. euer Stichtag. Als nächstes wollen wir ein bisschen die Zeit resümieren, was wir denn gespielt haben, über das, was wir gespielt haben. Möchtest du anfangen mit einem Titel, den du in der Vergangenheit gespielt hast? Wenn ich denn darf, so würde ich das gerne wahrnehmen, diese Gelegenheit. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich mir ja jetzt neulich die PlayStation 4 zugelegt habe, machst du eine Art Schwanengesang nochmal auf die PlayStation 3 und habe mir die Titel geholt, die ich mir schon seit ewiger Zeit mal zulegen wollte. Und ja, gesagt, getan, einem anderen Wort, ich habe mir dann nämlich die folgenden Spiele geholt: Hitman Absolution, Max Payne 3 und Sleeping Dogs. Und bisher kann ich allerdings nur Hitman Absolution beurteilen. Richtig beurteilen, weil das habe ich auch das einzige bisher durchgespielt. Ich wollte chronologisch, also alphabetisch, meine ich natürlich, durchgehen. Und Hitman Absolution, ein Titel, von dem ich nicht so wirklich viel erwartet habe, weil ich zuvor auch nie ein Hitman-Spiel gespielt habe, hat mich schwer begeistert. Ein super Spiel. Ein Titel, der mir so viel Spaß gemacht hat, einfach auch aus dem Grund, weil ich nicht erwartet hätte, dass er mich so unterhält. Das war eine interessante Story. Das Gameplay war auch interessant, was jetzt ein bisschen nicht wirklich viel aussagt, aber es ist ja so, in der Hitman-Serie ist man ein Auftragskiller und entsprechend läuft man nicht als wild gewordener Rambo durch die Gegend und metzelt sich durch Gegnerhorn, sondern man hat die Option, das zu tun, natürlich, was das Spiel aber unlängen schwerer macht. Sondern man muss kreativ vorgehen und Gegner ausschalten mit allem, was die Umgebung bietet, mit besonderen Hilfsmitteln, mit Waffen, die man findet. Man verkleidet sich, man mischt sich unter die Feinde und bleibt unerkannt. Und das setzt das Spiel einfach fantastisch um. Man hat so viele Möglichkeiten, dass ich das Spiel durch hatte und einzelne Missionen würde ich nochmal gespielt haben, weil ich wissen wollte, was ich alles machen kann. Weil es dir Spaß gemacht hat, Menschen möglichst kreativ hinzurichten. Es ist tatsächlich ein wenig beunruhigend oder auch befremdlich teilweise, wie man kann wirklich alle Personen töten und es hat nicht wirkliche Konsequenzen. Also man kann auch da Unschuldige im Dutzend ruhig stellen und in Einkommen, was Truhen verschwinden lassen, Wäschekörben verschwinden lassen. Also natürlich, der Killer ist, der Agent 7447 ist ein Killer durch und durch, ohne Gewissensbisse. Natürlich, wenn man die Story betrachtet von dem Spiel, kann man das nochmal hinterfragen, aber um es nochmal kurz zu machen, ein großartiges Spiel, sehr motivierend, eine leicht trashige Story, die aber gut zum Spiel passt, hat mir Spaß gemacht. Ja, Max Payne 3 spiele ich gerade, das hast du ja schon vor längerer Zeit gespielt, ja, genau, bei Hitman. Mhm. Und ich muss sagen, das Spiel, das zieht sich für mich ziemlich hin. Also ich finde den Look interessant, dass das wirklich es schafft, dieses depressive, runtergekommene, zerstörte Innere von Max Payne auch im sonnigen Brasilien nach außen zu kehren, dass man auch da die ganze Zeit nur niedergeschlagen ist. Das kann halt Rockstar. Und das schaffen sie auch mit dem Spiel. Ich finde das über die ganze Distanz hinweg einfach zu anstrengend. Diese ständigen inneren Monologe, das verzerrte Bild, die Effekte, die Dinge, die passieren, die Action. Ich klinge wie mein Großvater, der so ein Spiel spielen würde, aber allerdings. Tatsächlich ist es bei dem Spiel so, hat einen coolen Look, aber auf mich ein wenig stressig, weil auch in alter Rockstar-Tradition ist es nicht synchronisiert. Ich bin sonst ein Freund von der englischsprachigen Fassung, aber in dem Fall, weil halt so viel auf dem Bildschirm passiert, nicht nur dort, wo man den Text liest, sondern überall blinken Satzfragmente auf, passieren Dinge, man ist manchmal ein wenig abgelenkt und das macht es für mich ein wenig schwierig. Sleeping Dogs habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, aber ich bin mir sicher, dass werde ich bis zum nächsten Podcast nachgeholt haben, denn da erwartet uns ja eine neue Rubrik, einer fast schon vergessenen Rubrik, die doch ihre Anhänger hat und die bedient werden wollen. Das kannst du jetzt schon sagen? Das kann ich jetzt schon sagen. Interessant. My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Das war's? Das war mein Teil 1, das habt ihr gespielt. Jetzt okay. Muss ich erstmal Luft holen? Ja, und dann ja, okay. Also ich habe mir überraschenderweise für kleines Geld eine Nintendo Wii geholt. Ja, bevor ihr jetzt alle sagt, was soll das denn? Was soll das denn, Cap? Diese Casual-Scheiße, das ist doch schon ein Dinosaurier. Ja, mag ja alles sein. Trotzdem habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für die guten Spiele der Wii und die wollte ich alle mal nachholen. Allen voran habe ich Fragile Dreams nachgeholt. Ein, ja, wie kann man das nennen? Vielleicht auch Adventure auf jeden Fall, Survival. Es ist ein Rollenspielelement, auch wenn die nur rudimentär sind. Es geht um einen Jungen, 15 Jahre ungefähr alt, in einer Endzeitwelt, dessen einziger Verbliebener gestorben ist und der sich nun aufmacht, andere Menschen ausfindig zu machen, die sein Schicksal teilen, nämlich das Leben auf einem trostlosen, von Geistern beheimateten Planeten. Und man erforscht halt diese Welt und man trifft auch relativ schnell auf ein Mädchen, was er ganz toll findet und die er nach und nach versucht ausfindig zu machen, denn sie verschwindet nach der ersten Begegnung. Und darum geht's halt. Man möchte der Einsamkeit entfliehen und das ist sehr, sehr, sehr tragisch und traurig irgendwie, denn er hat ständig Begleiter. Er hat mal, ohne zu viel wegzunehmen, er hat einen Roboter bei, der allerdings über eine hohe Intelligenz verfügt und irgendwie, er will aber immer Menschen um sich haben, aber man fragt sich immer, was macht eigentlich Zweisamkeit aus, wenn man dieses Spiel spielt. Der Roboter baut eine Beziehung auf zu ihm und er interagiert mit ihr, aber trotzdem möchte er dieses Mädchen finden. Nicht, weil es dieses Mädchen als Person ist, sondern weil es ein anderer Mensch ist. Und irgendwie ist es traurig, weil die Zweisamkeit, die er mit diesem Roboter hat, und nachher kommen auch noch andere Wesen hinzu, ist irgendwie, wird schon irgendwie gleichwertig. Also mit einem Freund oder Weggefährten oder wie auch immer, aber irgendwie hat man nie so das Gefühl, er schätzt das wert. Es wandelt sich ein bisschen gegen Ende, aber trotzdem. Und ja, die Welt ist einfach total schön. Es ist und traurig zugleich. Also es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an The Last of Us, Apokalypse. Trotz der Zerstörung viel Grün dabei, irgendwie tot und doch lebendig. Und man findet immer Gegenstände von Menschen, die einstmals den Planeten bevölkert haben, also irgendwelche kleinen Stofftiere oder sowas. Und jedes Element hat oder jedes Objekt hat eine Geschichte, die dann erzählt wird. Und nach ergeben sich dann so kleine Geschichten, die auch nochmal sehr tragisch sind, wenn man sie so verfolgt. Und es ist auch typisch, es ist ein japanisches Spiel und das macht es auch so skurril. Es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit an Lagerfeuern, das sind so Safe Points und so Safe Zones, da kommt immer so ein Typ an mit so einem Hühnerkopf und einem Kinderwagen, der einen Gegenstände verkauft. Also es ist nämlich so, dass du, wenn du Waffen kaufst in dem Spiel, die schnell kaputt gehen. Ein Eisenrohr und du musst halt immer zusehen, dass du Neues dir beschaffst und diese Sachen kaufst du dann bei ihm. Und das wirkt sowas von strange. Und auch dieser Mensch hat das, der hat auch eine Geschichte. Also es klärt sich nach und nach alles auf und ich kann nur sagen, als dieses Spiel vorbei war, ich war nur fertig, weil es einfach einen traurig macht, dieses Spiel. Aber ich möchte es trotzdem nicht missen und dafür hat sich der Kauf der Wii schon gelohnt, auf jeden Fall. Richtig, richtig gutes Spiel und eines der besten, die ich seit langem gespielt habe. Applaus. Spektakulär klingt deine Lobeshymne auf dieses Spiel. Auf jeden Fall. Hat seine Länge, das möchte ich kurz nochmal sagen, hat seine Länge durchaus, aber wenn man das ein bisschen wegnimmt und sich auf die Atmosphäre einlässt und sich auf die Spielwelt einlässt, dann bekommt man ein ganz tolles Erlebnis. Das garantiere ich in meinem Namen. Captain M. Starke Worte. Ja. Kurz noch ein Wort zu Xenoblade Chronicles. Das spiele ich jetzt auch so um die 20 oder 30 Stunden mittlerweile. Riesiges, riesiges Rollenspiel für die Nintendo Wii. Sehr MMO-lastig. Man bekommt viele Achievements, die man einsammelt oder die man bekommt. Und Waffen und Ausrüstung gibt es noch und nöcher. Man sammelt kleine Pflanzen und hat so ein Sammelbuch, das man voll bekommt und bekommt dann auch wieder Erfahrungspunkte und Gegenstände. Also Looten und Level in Reinkultur sozusagen. Was wirklich interessant ist, ist da so ein soziales Netzwerksystem. Also es gibt im Spiel zig NPCs, die man trifft und die auch alle im Übrigen einen Tag und Nacht oder einen Tagesablauf haben und die nicht immer zur selben Ort, an derselben Stelle sind. Und man bekommt dann so ein so ein Raster angezeigt, so dass nach und nach ein soziales Geflecht entsteht. Also es gibt Verbindungen zwischen einzelnen Figuren mit Stimmungen und ja, man kann diese Geschicke der Menschen verändern, indem man Aufträge annimmt und Menschen zusammenführt, indem man irgendwie als Kuppler sich ein bisschen einmischt. Sie und können so weiter. Liebe empfinden? Ja, wobei das sehr stark geskriptet ist, aber trotzdem ist es schön. Und vor allen Dingen sind diese Geschichten irgendwie alle interessant. Das fand ich beeindruckend. Also, und wie gesagt, dieses Spiel ist so riesig groß. Wohl eines der größten Offline-Rollenspiele, die es so gibt. Ja. Hab ich ja vorhin mal gezeigt. Vielleicht baue ich mal so einen Screenshot irgendwo ein. Im Blog. Internet. Ansonsten Xenoblade Chronicles, ein Meisterwerk. Ja. Sehr zunft. So. Meisterwerk. Ich habe, wie gesagt, den Oktober zum Broke-Oktober, zum Pleite-Oktober gemacht. Oh nein. Oh doch, ich habe. Ich ahne es. Ich habe noch weitere Spiele mir zugelegt und das Spiel, was ich mir nicht zulegen wollte, nicht das, was du meinst. Ja, das Spiel, was ich mir nicht holen wollte, wo ich mir geschworen hatte, es nicht mehr mir zuzulegen, diese Reihe, ist FIFA 15. Ich habe es mir dann doch geholt, als es rauskam. Und muss sagen, ich bin positiv überrascht. Bisher ist bis auf ein Teelicht nicht viel zu Bruch gegangen in meiner Wohnung. Und das Spiel lässt sich gut spielen. Oh. Ja, ich finde, das ist tatsächlich wesentlich besser als die vorhergegangenen Einträge der Serie. Die Torhüter sind schlechter geworden, wobei ja damit so groß geworben worden ist, dass die Torhüter jetzt besser sind. Wobei die Frage ist, besser oder schlechter? Ich finde, sie verhalten sich realistischer, weil sie einfach viel mehr Bälle prallen lassen, wie man so sagt. Dadurch entwickelt sich eine ganz andere Angriffsdynamik auch und das Spiel ist jetzt hat andere Schwerpunkte und das merkt man gerade, wenn man online spielt, wo im letzten FIFA noch regelmäßig nach Ecken waren quasi die neuen Elfmeter, weil es fielen so viele Eckentore, das war der helle Wahnsinn. Und auch Flanken waren super gefährlich. Es ist jetzt so, dass man mit Sololäufen Gefahr ausstrahlt. Jeder zweite Online-Spieler macht nach dem Anstoß sofort einen Sololauf Richtung gegnerisches Tor und in jedem zweiten Fall wird es gefährlich, wenn nicht sogar ein Tor aus entspringt. Das nervt mich ein bisschen, weil es halt unrealistisch ist. Und weil es halt jeder macht und es auch so effektiv ist, werden Spiele online ein bisschen eintönig. Es entsteht kein realistischer Fußballablauf. Genauso ist es bei Distanzschüssen. Distanzschüsse als solche sind nicht mehr so gefährlich wie in den vorhergegangenen Teilen. Dafür sind Sonntagsschüsse wesentlich gefährlicher. Was sind denn Sonntagsschüsse? Sonntagsschüsse sind Schüsse aus unmöglicher Entfernung, wo man einfach ja. mal... Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, aber ja. Ich wollte die Bestätigung nochmal. Fußballthematik, da helfe ich dir gerne nach. Gut, gut. Und solche Schüsse sind halt jetzt inzwischen teilweise sehr gefährlich. Wenn sie aufs Tor kommen, dann ist der angeblich so tolle Torhüter auf einmal zur Salzsäule erstarrt und lässt die Bälle einfach rein. Und man ärgert sich doch ein bisschen, weil das sind Tore, die man nicht verhindern kann. Weil man greift den Gegner ja in der Regel an diesem Punkt des Spielfeldes nicht sofort an. Ja, ansonsten hat sich nicht viel getan. Der Karrieremodus ist immer noch ein Witz. Nach einer bestimmten Stärke bekommt man nach wie vor nur noch von den gleichen 5 Mannschaften Angebote zum Wechseln. Das macht es langweilig auf die Dauer. Man wird immer noch nach einer Stunde ausgewechselt, obwohl man der beste Spieler der Mannschaft ist. Und ja, da leidet der Spielfluss oder der Karrieremodus stark runter. Also da wünsche ich mir dann doch wieder sowas wie bei NBA 2K. Ein bisschen mehr Rollenspiel in der Karriere, das sollte doch nicht so viel verlangt sein. Ja, im Großen und Ganzen nochmal festgehalten, FIFA 15, ein guter Eintrag. Und wenn ich schon dabei bin, die Metro-Reihe habe ich mir auch zugelegt, die Redux-Version. Nachdem ich ja ein großer Freund des ersten Buches bin, habe ich mir im Zuge dessen auch das Spiel geholt. Habe bisher nur den ersten Teil gespielt. Der ist sehr kurz, aber auch kurzweilig und ist kein perfekter Shooter, aber wenn man das Buch mag, sehr empfehlenswert und auch ansonsten ein gutes Spiel, was auch den Survival-Aspekt nicht vernachlässigt. Einem Shooter, also ein guter Titel. Und jetzt zu guter Letzt möchte ich zu einem Titel kommen, den ich warum auch immer entgegengefiebert habe, das erste Mal, dass ich einen Artikel vorbestellt habe Und ja, was soll ich sagen? Ich sollte, hab's dir gleich gesagt. Ich sollte nicht überrascht sein, dass mir das nicht gefällt. Denn es ist eine Mischung aus Assassin's Creed und Batman Asylum. Wie witzig, jetzt müsste ich das einspielen, was wir, das, als wir uns das erste Mal darunter drum unterhalten haben, dass du es negiert. Du hast meine Aussage negiert. Nein, bist du dir sicher? Mehr oder weniger, zumindest hast du zweifelhafte Andeutungen gemacht. Ja, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern, ja. Ich hab ihm gesagt, dass er weg soll. Und weg ist er, mein Schatz. Weg, weg, weg. Also es ist keine Katastrophe, nein, nein, es ist ein gutes Spiel. Nur es ist für jemanden, der kein Assassin's Creed mag, der kein Batman Arkham Asylum oder Arkham irgendwas mag, ich finde, das ist kein Spiel, weil man nichts macht. Man lenkt auf eine Mauer und der hüpft diese Mauer hoch. Man hat Gegner um sich herum und man drückt ständig auf Viereck und sobald ein Dreieck-Symbol oder der Konterknopf halt aufblinkt, drückt man diesen Knopf, um auszuweichen. Und da fühle ich mich einfach ein bisschen, ich will nicht sagen unterfordert, aber das macht das Spiel für mich ziemlich langweilig, schon nach den ersten Minuten. Denn einfach nur durch die Gegend meine Figur lenken und cool ist natürlich dieser Nemesis-Modus, dass man halt diese Sozialstruktur der Orks da beeinflussen kann und auch sich da Feinde schaffen kann. Das finde ich ganz cool. Ja, aber der muss sich aufbauen. Ich habe zum Beispiel vielleicht einmal einen wirklichen Feind gehabt, weil ich einmal gestorben bin durch so einen blöden Typen. Sonst habe ich die nacheinander niedergemäht. Das Spiel hat mich wirklich, ich spiele auf normalen Schwierigkeitsgrad. Es ist, wie du sagst, es ist eine Frechheit im Grunde. Es ist leicht, es ist repetitiv. Die Geschichte, die Hauptstory ist so lahm, so langweilig. Die Spielwelt, gut, es gibt, ich bin jetzt zum Glück in einem anderen Bereich, der ein bisschen interessanter gestaltet ist, aber Mordo an sich ist so gleichartig, so lahm. Also ich liebe Assassin's Creed, ich liebe noch viel mehr. Nein, ich liebe genauso die Batman-Reihe. Aber dieses Spiel ist sicherlich kein totaler Flop, aber eine riesen Enttäuschung, weil ich habe gedacht, boah, das ist super, das wird super großartig und jetzt spiele ich's und denke mir, oh, jetzt schon wieder und schon wieder. Und das Nemesis-System rockt einen eigentlich nicht so. Ich weiß nicht, was die Leute da so erleben. Ist ja ganz nett, dass die andere Namen haben, aber wenn man es mal genau bedenkt, ist es auch nur ein Shuffle irgendwie. Der Nemesis-Modus, den sie nachträglich bei Diablo eingebaut haben, ist da wesentlich beängstigender, weil das ist wirklich ein Nemesis, den ich bis heute nicht besiegt habe, also meine eigene Nemesis sozusagen. Ist ja auch so, dass bei Diablo, wenn du jetzt eine Nemesis hast, die in meinem Spiel auch erscheinen kann, darauf ist es eigentlich ausgelegt. Das ist auch ziemlich cool. Ja. Dass du mich quasi rächen könntest. Ja. Richtig, genau. Und nur dieser Nemesis wird auch immer stärker, je öfter du gegen ihn verlierst. Also das, ob ich ihn irgendwann mal besiegen werde, nur Diablo ist ein Spiel, das kann ich vermutlich nicht mehr was habt ihr gespielt nennen, denn da bin ich raus aus dem Mahlstrom des Grindens, denn das hat mich dann nicht mehr gefesselt. Ich bin kein Grinder, muss ich feststellen. Ja, ich hoffe, ich kann Mordor Schatten wenigstens noch zu Ende spielen, weil es wäre zu schade. Wie weit bist du denn von der Hauptstory? Es gibt 20 Hauptmissionen. Was ja, ich habe 2, glaube ich, bisher gespielt. Ja gut, aber ich bin jemand, der spielt und ich gerade erstmal alles drumherum. Ja, das gar nicht. Ja, das ist mein. Ich habe eine Spieldauer von 2 Stunden, aber nur weil ich 1,5 Stunden den Controller weggelegt habe, weil ich irgendwas Spannendes gemacht habe, wie aus dem Fenster gucken oder so. Und, ich weiß auch gar nicht. Ich will das Spiel jetzt nicht so schlecht machen. Das ist ja keine. Aber ich finde, es wurde in anderen Formaten viel zu gut geredet. Also jeder schwärmt davon. Wirklich. Es gibt Leute, die sagen: Super, mein Spiel des Jahres. Ich verstehe es wirklich nicht. Traurig, dass es so gekommen ist. Ja, wie gesagt, hätte das nicht den Herr der Ringe-Aspekt, hätte ich es mir vermutlich nicht geholt. Ich habe es mir geholt, ich bereue es. Ich hätte es aber auch besser wissen müssen. Hätte ich dem Podcast hier ein bisschen besser zugehört, es wird zu Herzen genommen, was hier geredet wird. Tja. Nochmal der Appell an alle, hört zu, was wir sagen. Genau, es ist, ne, auch wenn wir anderer Meinung sind, manchmal, trotzdem, jeder für sich hat Ahnung von dem, was er da sagt. Ganz genau. Selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, haben wir trotzdem beide recht. Das wollte ich damit sagen. Auch. So sieht es aus. Ja. Ja, das war's aber auch schon am Spiel. Ich habe mir noch Hunted gekauft für die PlayStation 3, weil ich mir dachte, das wäre ein interessantes Koop. Action-Adventure. Es ist nicht, es sieht schrecklich aus und es spielt sich schwerfällig und ich fürchte, dieses Spiel werde ich mir auch nicht mehr zulegen. Es gab es erstaunlicherweise sehr, sehr günstig im Saturn. Noch günstiger als Pyramidenpreis. Und da dachte ich mir, okay. Ist das ein Open-World-Spiel? Nein. Okay. Das ist das Spiel, wo man mit so einem glatzköpfigen Krieger und einem Elfenmädchen durch die Gegend läuft. Nee, du hast Schlauch, mehr oder weniger schlauchige Levels. Aber lange Levels, aber trotzdem das. Nee. Tja, schade. Dann erwähne ich noch ein Spiel, was ich angespielt habe. Auch für die Wii, Scarface, The World is Yours. Ein sehr gelungener GTA-Klon wäre bösartig, wenn man das sagen würde, denn das Spiel hat schon mehr zu bieten. Also es ist, lehnt sich an den Film an, beziehungsweise es spinnt den für die Geschehnisse des Films einfach weiter und ist dermaßen politisch unkorrekt, dass es einfach an die wahre Freunde ist. Also Tony Montana ist eine Hatred-Freude? Nein, nicht wirklich, aber das ist schon ganz cool. Vor allem der Soundtrack ist super. Also das ist mit das Beste im ganzen Spiel. Sehr, sehr geil. Von Moroder. Diese ganzen 80er-Hits. Ja, man kann, vor allem man kann sein Imperium wirklich aufbauen. Das hat man ja selten bei solchen Spielen und das habe ich mir schon lange gewünscht und ja, einfach schön. Allerdings muss man sagen, dass die Wii da ja schon an seine Grenzen, an ihre Grenzen kommt. Bei so Spielen mit offener Welt sieht die Grafik dann nicht mehr so schön aus. Ja, ein Großteil der Spiele, die ich jetzt nenne, weiß ich, dass ich sie auch im nächsten Podcast wieder nennen werde, gerade Max Payne. Bin gespannt. Ich bin über der Hälfte ungefähr jetzt, ein bisschen darüber hinaus. Ob mich das Spiel noch... Es ist, wie gesagt, cool. Aber mal schauen. Und Sleeping Dogs, da freue ich mich drauf. Bin ich gespannt, ob du dich wirklich freust. Ja. Da du Batman ja so sehr liebst, wirst du das Kampfsystem von Sleeping Dogs hervorragend finden. Ja, mal schauen. Ich bin ja auch ein großer Freund der True-Crime-Reihe gewesen. Mhm. Die haben es richtig gemacht, weil das war Batman ist mehr oder weniger nur, das ist für Videospiel-Legastheniker, sage ich jetzt mal. Das meine ich nicht provokant, sondern das ist für mich... Wayne John. Mein Name ist Wayne, Bruce Wayne. Hey, you know who I am? Gut, bevor das jetzt hier ausartet, machen wir weiter mit unserer Lieblingsrubrik, nämlich... Groovy. Groovy, unser beliebter Zufallsgenerator, schlägt wieder zu. Mit freundlicher Unterstützung der Seite Groovy, die wir uns selbst so eingemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum wir das immer wieder erwähnen, weil wir kriegen auch keine Werbegelder von denen. Nein, wir kriegen gar nichts von Groovy. Gar nichts, wir sind völlig neutral. Fangen wir mal an. Du sagst bitte Stopp. Stopp. Halo 3. Oh, mein Lieblings-Halo 3. Boah. Wenn jetzt der Hawk hier wäre, also... Der wüsste genau Bescheid. Eingefleischter Xbox-Experte. Ja, Halo hatten wir bestimmt schon mal, oder? Und wir haben bestimmt häufiger gesagt, dass wir keine Ahnung von der Reihe haben. Ja, weil einfach Xbox, das ist halt eine andere Welt. Ne? Was für Leute spielen Xbox? Aber ich kann es auch nicht verstehen. Also der Master Chief, was macht den so cool? Der Helm. Nee. Der Helm? Der Helm? Aus dem Motocross-Fahrer. Ja, eben. Und Motocross-Fahrer sind cool. Ja, der muss ja irgendwie Attribute haben. Ist das so ein Macho oder was? Spricht der überhaupt? Ja. Sehr gut. Das ist aber eine berechtigte Frage. Ja. Wir wissen es nicht. Nein. Mach du bitte weiter. Das Mysterium Master Chief. Und stopp! Final Fantasy X-2. Oh. Ein grauenhaftes Spiel. Traurig. Der erste ist ja, soll ja sehr gut sein. Grenzwertig. Echt? Du hast doch gesagt, der wäre gut. Ja, lass mich das kurz in eine kurze Retrospektive setzen. Angefangen bei Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, Revolution. Final Fantasy VIII, auch eine Revolution, aber eher im negativen Sinne. Ja. Für manche Leute. Ich fand, für mich. Ich fand es gut. Aber gut, nicht ins Detail. Final Fantasy IX. War wiederum auch eine Revolution im Sinne von Rückschritt, weil es war eine Hommage an die allerersten Titel, aber auch sehr schön. So, und dann kam Final Fantasy X. Wieder eine Revolution. Ne? Letzte vier Spiele, jedes für sich in einer gewissen Art und Weise eine Revolution. Zum ersten Mal Sprachausgabe, eine fantastische Grafik, toller Soundtrack, Charaktere, über die sich streiten lässt, okay, aber das war in jedem Spiel so und ich wette, wenn man andere Final Fantasies vertont hätte, dann würden manche Figuren auch mehr nerven. Ich glaube, so eine Yuffie aus Final Fantasy VII hätte dem Spiel sicherlich mit Ton auch nicht unbedingt gut getan. Aber nichtsdestotrotz ein atmosphärisches Spiel. Über die Story lässt sich streiten, wie bei den meisten Final Fantasies, aber in dem Speziellen. Und so eine Liebesgeschichte ist auch nicht jedermanns Sache. So, das hatte aber ein sehr offenes Ende, dieses Spiel. Und das kam bei vielen Fans nicht gut an. War vielleicht auch Absicht von Square, wer weiß es. Jedenfalls erschien dann Final Fantasy X-2. Und das war keine Revolution, das war ein Schock. Das Spiel basierte ja quasi genau auf dem Final Fantasy X, auf der Engine, auf der Welt. Nur, dass du eine Party hast, die aus drei Leuten besteht, den drei Mädels aus dem Spiel plus, also zwei Mädels aus dem Spiel plus eine neue Figur. Ach so. Emo, Grufti, die Mädchen mit dem Namen Pain. Pain. Pain. Und ja, dieses Spiel ist halt mehr missionsbasiert. Du hast immer noch keine Weltkarte. Und die Story ist grauenhaft. Die Figuren sind schrecklich. Yuna, die Heldin aus dem ersten Teil quasi, hat einen ganz anderen Charakter in diesem Spiel. Es wirkt lächerlich absurd. Die Soundtrack ist eine Katastrophe. Es ist so eine Art J-Pop meets Dreingel für Charlie. Folter. Schrecklich. Nobuo Uematsu taucht auch in dem Titel nicht mehr auf als Musikbeisteuerer, als der Komponist. Schade, schade, schade. Ein fürchterliches Spiel. Was soll ich dazu noch groß sagen? Hast du es gespielt? Nein, noch, bis jetzt noch nicht. Das ist ja dieses Remake jetzt, dieser HD-Remake für die PlayStation 3 erschienen. Ja, ich bin auch immer überlegen, aber wie gesagt, den zweiten, wie du sagst, wenn der so schlecht ist, und ich habe es auch immer wieder gehört, da werde ich nur den ersten spielen. Es gibt auch Leute, die das mögen, und nee, die verurteile ich auch nicht. Aber ich meine, ich habe das damals gesehen bei jemandem, und nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ja, es ist einfach, es ist kein Final Fantasy mehr für mich in dem Sinne, weil die Musik für mich ein ganz entscheidender Faktor ist abgeschafft, und ja, damit sieht anders aus. Es hat den Namen Final Fantasy eigentlich nicht verdient, und andererseits ist das auch wiederum ein gutes Spiel, weil genau das markiert den Wendepunkt der Serie zum wirklich schlechten, weil alles, was danach kam, Final Fantasy 12 mit der nicht vorhandenen Charakteridentifikation und von Final Fantasy 13 gar nicht erst zu reden, mit den drei Teilen inzwischen, die alle fürchterlich sind. Der letzte soll gar nicht so schlecht sein. Das soll der fürchterlichste sein von allen. Tatsächlich. Ja, und ach, ich bin kein Kenner. Der Final Fantasy 15, was jetzt in den Startlöchern steht, war ich erst skeptisch, dann fand ich es interessant, und jetzt bin ich wieder skeptisch. Warten wir es mal ab. Ich werde es mir vermutlich nicht zulegen, denn es gibt zu viele andere gute Spiele, die man sich dann holen kann. Weise Worte von dir. Ja. Weise Worte. Gucken wir mal, ob wir noch was Besseres finden in der Google-Liste. Dann schauen wir auch wirklich mal. Ich springe mal ein paar Seiten nach vorne, in der Hoffnung, dass sich da mal andere Spiele auftun. Okay. Es geht los. Stopp. Battlefield 2. Bad Company 2. Ja. Gemerkt. Tatsächlich ist der zweite Teil der Battlefield-Reihe der einzige Teil, den ich gespielt habe. Bis jetzt. Und bis jetzt. Es ist ein Shooter. Ich habe Battlefield 3 in so einem Bundle mal bekommen und habe das dann eine halbe Stunde gespielt online. Und dann war ich so gefrustet, weil ich immer gestorben bin, dass ich es wieder deinstalliert habe. Ja, das ist meine Battlefield-Geschichte. Wir sind halt Noobs mit einer ganz geringen Belastungsgrenze. Ja. Ja. Battlefield, ansonsten Szenario, tja, Krieg halt, ne? Krieg halt. Wer es braucht. Ja, menschenverachtend. Menschenverachtend. Hatred. Wie Hatred. Wann kommt das eigentlich raus? Ja, mal gucken. Okay. Also ich melde mich da, ich schreibe dir dann. Hey, vielleicht machen wir Let's Play dazu. Stopp! Sonic the Hedgehog 3. Ich habe Sonic 1 fürs Master System gespielt und Sonic 1 fürs Mega Drive gespielt. Ich habe Sonic 2 auf PlayStation 3 gespielt. Ja. Also, ach ja, ja, ja. Ja. Ach, den hast du mir mal gezeigt. Genau. Emuliert gut. Ja, ja, es ist gut, aber. Aber ganz im Ernst, ne? Ich habe keine Geduld für Sonic-Spiele. Früher fand ich ihn cool, aber wenn ich ganz ehrlich bin, haben mir die Spiele nie Spaß gemacht. So, jetzt ist es raus. Ja, es ist halt so ein. Kein Mario, ne? Genau, Sonic ist nicht Mario. Und Knuckles ist nicht Luigi. Knuckles, ey. Deswegen wird es auch nie ein Year of Knuckles geben. Doch, ich habe mal ein Knuckles-Spiel gespielt. Das ist schrecklich. Knucklepack. Mochte ich nie. Und der andere ist auch doof. Tails. Ja, alle sind doof. Es gibt so viele Sonic-Figuren. Sonic an sich ist mir nicht unsympathisch, aber er ist halt nicht Mario, wie du schon erwähntest. Ja, machen wir nochmal eine Runde hier. Ja, sicher. Dürfte ich kriegen. Eine geht noch. Ich springe wieder mal ein paar Seiten vor. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja. Vielleicht sollten wir mal so eine Sonderpodcast-Sendung machen, wo wir nur Groovy spielen. Nur Halo. Stopp! Mafia 2. Habe ich gespielt. Ist Mafia. Ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel mit einer Open World, die leider nicht wirklich dafür benutzt wird, wofür sie eigentlich sein soll, nämlich das Erkunden ist da eher zweitrangig, aber die Geschichte ist total spannend, meiner Meinung nach, und sehr atmosphärisch und eine klassische Mafia-Geschichte über einen Aussteiger, der seinen Aufstieg von, nee, Aussteiger war es vom ersten. Nein, es erzählt einfach die Geschichte von einem kleinen Fisch, der sich zu einem, ja, betrachtlichen Mitglied der Familie hocharbeitet. Ja, wie man es halt so kennt. Ja, ich habe tatsächlich noch keinen Mafia-Teil gespielt. Ich hatte mir überlegt, ob ich mir einen zulege, aber bisher kam ich noch nicht dazu. Also der erste ist halt aufgrund seiner, ja, Optik, glaube ich, ein bisschen schwer verdaulich. Wenn ich das mal so... Krasse Grafik? Krasse. Ja, der gilt ja als Meilenstein. Den habe ich aber gespielt und der war mir zu schwer. Das Autofahren war furchtbar. Bist du 30 gefahren gefühlt, kam da die Polizei hinter mir her. Obwohl ich nichts getan habe. Sorry, Leute, sowas kann ich nicht spielen. Ja. Next round, bitte. Gerne. Mein Finger flitscht über die Dinge. Und stopp. Torchlight 2. Ja, Torchlight, so ein Diablo-eskes Spiel. Nur ein bisschen bunter. Habe ich nicht gespielt, wohlgemerkt, hat aber gute Resonanzen von allen Seiten erfahren. Du hast es nicht gespielt? Nö. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich auch nicht. Doch auch nicht. Nee. Also, ich bin ja froh, dass ich das geschafft habe, Diablo 3 mal durchzuspielen. Mein erstes dieser Art gelagertes Action-Rollenspiel. Nämlich ja schon bei Diablo 2. Stimmt gar nicht. Ich habe ja Diablo 1 durchgespielt. Das war eine meiner ersten großen Errungenschaften in der Videospielszene. Ich erinnere mich an die 15 Speicherplätze auf der Memory-Card. Oder 10. Das war plus Wucht. 3 Charakterdaten oder irgendwie sowas. Ja. Geht nicht eine Wucht. Memory-Card, ey. Wenn man darüber nachdenkt. Ja. Apropos Memory-Card, ich erinnere mich an meinen Final Fantasy 7 Spielstand, wo ich mehr als über 100 Stunden investiert hatte und ich wollte ihn übertragen auf eine Multi-Memory-Card, die es damals gab. Das war irgendwie so ein dickes Ding, wo 8 Memory-Cards drin vereint waren. Und ich wollte eigentlich nur den Spielstand von meiner kleinen Memory-Card auf die große kopieren und habe ihn gelöscht. Ja, und diese großen Memory-Cards waren aber auch berühmt-berüchtigt dafür, dass sie sich immer selber gelöscht haben. Nur das wusste ich zu der Zeit nicht. Das ist mir nämlich auch noch passiert. Die Daten, die da wirklich auch drauf gelandet sind, waren irgendwann komplett weg. Ja. Bittere Geschichte. So, immer so. Lang lebe Festplatten, Autosave. Allerdings. So. Stopp. Warcraft 3. Warcraft. Quatsch. 2, nicht 3. Das habe ich nicht gespielt. Das war so eine meiner ersten Erfahrungen mit Strategiespielen. Allerdings damals für die PlayStation 1 auch. Mir damals die Maniac geholt und da war das Titelspiel und sah extrem cool aus. Mit seinem, was sind das, Orks? Ja, Orks. Orks und Humans. Und Humans. Hat mir Spaß gemacht. Yes, Milord. Bauen wir noch eine Runde? Gerne. Gut. Dann. For you. Ich wische einmal fröhlich über das Tablet. Stopp. Space Invaders. Ja, ein Meilenstein. Ein Klassiker. Ein Spiel, was ja eine unendlich lange Liste an Systemen, für die es veröffentlicht worden ist. Also. Und prinzipiell auch so die Blaupause für gutes Spieldesign. Also das macht heute noch genauso viel Spaß wie damals, möchte ich meinen. Vielleicht würde es mich ein bisschen lange fesseln, aber wenn ich es spielen würde, würde ich es auf jeden Fall spielen und wird mir auch Spaß machen für eine gewisse Zeit. Das ist eines der ersten Spiele, die ich seinerzeit gespielt habe. Bei mir war das ja so, dass ich den Atari und das NES zeitgleich erlebt habe. Ich hatte selbst eine NES und meine Nachbarskinder, also die Familie, die unter uns wohnte, mit denen ich immer gespielt habe, die hatten einen Atari und die hatten unter anderem auch Space Invaders und dieses Spiel ist mir damals auch schon in Erinnerung geblieben, weil es einfach sich gut spielen lässt. Das Spielprinzip war simpel, aber fesselnd und herausfordernd und ja, es ist halt ein Klassiker. Ein Spiel, das man nicht updaten kann, man kann es nicht besser machen, wo ich nicht sagen möchte, es ist perfekt, aber ein Spiel... Für das, was es sein will, ist es perfekt. Genau, und es soll nicht mehr sein. Genau. Und taucht ja auch in der Popkultur auf, dieses Spiel, eine Folge, zum Beispiel bei Futurama handelt ja darum, dass eine Alien-Gruppe die Erde angreift und sich genau in der Flugformation verhält wie die Space Invaders und deswegen nur Fry in der Lage ist, diese Taktik zu durchschauen und zu bekämpfen kann. Also, ja. Und es ist besser als Pac-Man, meiner Meinung nach. Kontrovers. Ja. Sagt ihm, sagt doch dem Captain mal ja, die Meinung in den Comments. Sag's, zu dieser sag's mir doch. Heißes Eisen, was er hier anfasst. Ja. Ich bringe nochmal jetzt auf eine andere Seite. Jetzt kommen wir zumindest zu interessanteren Spielen auch. So interessant wie Space Invaders. Ja. Ja. Wann spricht man schon mal über Space Invaders? Eben, viel zu selten. Ja. So, es geht weiter. Stopp. Spyro, Year of the Dragon. Immer wenn ich Spyro sehe, möchte ich eigentlich lieber über Croc sprechen. Croc ist der coole Spyro, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sehe ich ganz genau. Croc hat einen Rucksack auf und ist Archäologe. Ja, das ist auch ein bisschen Fallout. Ja. Der lässt den Gegner schon wissen, wenn er Attacke macht. Also, Croc, das wäre auch mal ein Let's Play wert. Ja, das stimmt. Croc 2. Croc 1 ist auch ein relativ langes Spiel. Ich hatte das, zumindest haben wir den Abend ausführlich dran gesessen. Ja, und wir waren nicht schlecht. Wir haben es besiegt. Haben wir es durchgespielt? Wir haben es besiegt. Echt? Ja, ja. Super. Wir haben nicht aufgegeben. Das machen wir wieder. Das war der Sommer unseres Lebens. Der Sommer, in dem wir die Legende der Gobbos erlebt haben. Diese treuen Gobbos. Ja. Treu doofen. Das sind aber auch hilfsbedürftige Wesen mit ihren großen Köpfen und noch größeren Augen. Man ist einfach genötigt zu retten. Ja. Und man tut es auch gerne. Ich meine, die Gegner stehen dem nicht viel nach, zum Teil in ihrer Drolligkeit, aber... Was ist nur aus Croc geworden? Spyro kriegt ja, ja, um nochmal auf dieses Spiel zurückzukommen, ständig gefühlt irgendwelche Updates. Aber Croc? Ja, Spyro war halt erder, origineller, größerer Publisher, ich weiß es nicht. Ja. Croc war ja einer der Epigonen der damals hochgezüchteten Franchise-Maskottchen, nenne ich es mal. Es gab ja Dutzende Spiele dieser Art von irgendwelchen tierartigen, coolen Helden, die auf die Videospielgemeinde losgelassen worden sind. Gex Enter the Gecko. Zum Beispiel. Oder Bugsy, das merkwürdige Flug. Das Lux oder was das da war. Nicht sprechen. Ja, also es gab jede Menge Spiele von... Aber Croc war schon einer der meiner Meinung nach coolsten. Und das Spiel war gut. Also das, dafür, dass es sich um einen 3D-Jump'n'Run gehandelt hat, ein recht frühes. Genau, die muss dazu sagen, dass damals diese ersten 3D-Jump'n'Runs gerade für die PlayStation 1 teilweise nicht spielbar waren. Die waren nicht spielbar und die sahen hässlich aus. Ich habe auch immer gesagt, dass es wird nie so an die Qualität eines 2D-Jump'n'Runs rankommen. Einfach weil die Qualität damals zu schlecht war. Dass ja. Das heute geht. Es geht, ja. Das hat man ja gemerkt, aber damals waren wirklich grauenhafte Spiele dabei und Croc stellte für mich da eine durchaus löbliche Ausnahme dar, denn zum einen sah es schön aus, es hatte eine schöne bunte Grafik ja. Und es ließ sich relativ gut spielen. Nicht perfekt, aber auch ein gemächliches Spiel wahrscheinlich aus heutiger Sicht. Aber gut, so war das nun mal. Genau, also ich verbinde damit mehr als mit Spyro, deswegen reden wir auch jetzt über Croc und nicht über Spyro und ja, ich habe Spyro auch mal gespielt. Das fand ich nicht so schön. Croc, I love you. Croc. Forever Croc. Forever Croc. Be proud. Ja, wunderbar. Damit geht unsere Sendung langsam, aber sicher zur Neige. Der Kreis schließt sich nach einem Jahr und 10 Episoden. Quasi die erste Staffel, wenn man so möchte. Kann man Season 1 von der Cowabunga. Wie schnell ist die Zeit verstrichen? Wie im Flug. Finde ich gut. Und ich denke, in Zukunft wird noch viel mehr kommen. Also der YouTube-Channel läuft ja mittlerweile auf Hochtouren. Richtig, ja. Die Gastkommentatoren stehen sich die Beine in den Bauch. Sie wollen teilhaben und ihren Input auf euch loslassen. Gibt sogar ein paar bisher schon aufgetretene Gastkommentatoren, die eigene Rubrikvorschläge schon gebracht haben. Ja. Da könnte man nochmal drüber reden. Also manchmal, ne? Schon sehr überbordend. Ne? Ja, die Kreativität, die wir anderen Leuten wecken, macht uns dann auch manchmal ein bisschen stolz, nicht wahr? Stolz, aber es erschreckt einen auch mal. Man wird sich aber auch der Verantwortung bewusst und man arbeitet umso härter um diese Anforderungen und diese... Hoffentlich, sonst muss ich noch irgendwelche Morddrohungen auf Twitter posten. Genau. Haben wir eigentlich einen Twitter-Account? Natürlich haben wir einen Twitter-Account. Ja, da musst du mal öfter darauf hinweisen. Ich glaube, ich bin bisher der einzige Abonnent. Ja, also ne, Leute, die ihr das hört, geht doch einfach mal auf unsere Blogseite von Cowabunga. Die erreicht ihr unter anderem auch über die YouTube-Seite, wenn ihr auf YouTube verkehrt. Da könnt ihr direkt und bequem auf zu unserem Twitter-Account kommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, denn alles, was passiert, egal sei es auf YouTube, auf unserem Blog oder sonst, wo wir noch so herumgeistern, findet ihr dort. Facebook haben wir im Übrigen auch. News aus erster Hand. Ja. Oder zumindest aus zweiter. Mindestens, ja. Plus natürlich Fotos vom Set und von allem drum und dran. Da fällt mir gerade ein, ich bin gut dabei, an Fotogalerien zu arbeiten, habe schon meine Fotos, die sehr, sehr schön geworden sind, meiner Meinung nach, um mich mal selbst zu loben, von Bioshock Infinite. Also wirklich eine Galerie, ihr könnt euch die Fotos ruhig abspeichern und als Screenshot nehmen, als Desktop-Hintergrund. Manche Bilder sind wirklich vortrefflich geworden. Da bin ich immer gespannt. Ja. Und und noch so ein paar andere Sachen verlinke ich demnächst mal bei Facebook, aber auch auf unserem Blog, denn uns wurde unser Account mehr oder weniger streitig gemacht, den wir vorher hatten. Unseren, ich weiß nicht, wie heißt dieser große Anbieter, bei dem wir waren, der hatte sich drum gekümmert. Flattere Account. Ja. Flattere ist einer der größten Galerie-Seiten. Egal, das führt zu weit. Auf jeden Fall wird es Bildmaterial von vielen Spielen geben und wir bleiben am Ball. Und ich hoffe, dass wir zusammen auch mal Let's Play hinbekommen und die Leute da entertainen können. Vielleicht gibt es ja hin und wieder auch mal einen weiteren Game-Trailer-Flip, der da aufgenommen wird. Man könnte kontroverse Spiele... Ja, ich wollte gerade sagen, gerade im Zuge eines wie ist das nochmal? Hatred. Hatred, haben wir schon vergessen. Hatred. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ja, wäre das natürlich mal interessant. Und kontrovers vor allen Dingen. Kontrovers, wir sind ja auch für unsere durchaus kontroversen Meinungen, die sich manchmal stark voneinander abweichen, bekannt. So ist es. Also schauen wir mal. Ja, wollen wir schon das Thema für den nächsten Podcast preisgeben? Gerne, das Recht und die Ehre lasse ich dann auch gerne dir als... Capitano. Gut, wir möchten im nächsten Podcast hauptsächlich das Thema besprechen, wie viel ist zu viel. Spiele werden immer günstiger, die Spiele-Steam-Bibliotheken türmen sich Spiele, Stapel der Schande auf, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Man fängt Spiele an, bricht sie ab und so weiter. Ja, das möchten wir bereden. Wie sieht es auch bei euch aus? Wird uns auch interessieren. Lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr ja schon Anregungen, die ihr so einbringen wollt. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr sagt, ich komme gar nicht mehr zum Spielen, weil ich zu viele Spiele habe? Oder vielleicht habe ich auch zu wenig Spiele, vielleicht gibt es gar nicht mehr so viel. Oder wie steht ihr dazu über das Preisverhältnis der Spiele? Kauft ihr euch günstig Spiele ein? Nehmt ihr die Sales wahr? Oder nicht, darüber möchten wir sprechen. Konsum als Passion sozusagen. Und die Leiden der Konsolengeneration zu den PC-Usern und die Preisschere, die sich da auftut. Genau. Dabei sollte es im nächsten Podcast gehen. Und das ist jetzt der Moment, wo wir sagen, auf Wiederschauen, Wiederhören. Und alles Gute. In diesem Sinne, euer Cowabunga-Team. Tschüss. Tschüss. The end is in the beginning.